Ich werde so zornig, wenn die Tränen laufen. Aber du kannst nicht verwundet werden, wenn du kein Herz hast. Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Moin. Schon wieder. Schönen guten Abend. Hallo. Ich begrüße euch zum Welttag, an dem man mit den Zehen wackeln soll. Ja, wer ist denn der Unterdrückeste in unserer Gesellschaft? Nicht irgendwelche POC-Leute, sondern das sind eindeutig die Zehen. Eingequetscht in den Schuhen müssen sie uns jeden Tag ertragen und tragen. Und wenn sie sich mal beschweren, dann haben wir schlechte Laune. Deswegen lasst die Füße frei, wackelt mit den Zehen, schmeißt die Schuhe weg und lasst euren Zehen etwas Gutes zuteil werden. Und damit willkommen. Ja, POC oder was? Genau, Also, POC. okay. People of Prisoner C. of C. People of Ich Wackeln mit den glaube, Zehen. den Ratschlag muss ich erstmal socken lassen. Jojo. Ja, ist noch gar nicht so lange her, dass wir uns gesehen haben. Gerade mal 2 Tage. Aber Tatsächlich. ein Sonderstream entbindet ja nicht von der Pflicht, sonntags hier den Unsinn der Woche aufzuarbeiten. Ja, Freitag war Kühe. Heute ist Pflicht. Und zusammen ergibt das die Gesamtwertung. Gut, dass keiner den Unterschied merkt, wenn wir immer auf Kühe Qualität sind. Wer ist Via Gogo? Das ist diese italienische Restaurantkette. Genau. Ach Fangen so. wir direkt mal an mit den wichtigen Themen. Es ist ja Festivalsaison, auch wenn das Wetter nicht so ganz mitmacht, aber bei Wacken ist das den Leuten ja sowieso egal. Ach, hier haben wir einen Artikel, wo ein Anwalt, der die Ticketverkäufer quasi repräsentiert, mal ein bisschen aus dem Alltag plaudert, womit er die ganze Zeit zu kämpfen hat. Ne, das sind ja böse, böse Leute, die auf dem Schwarzmarkt Tickets verkaufen. Ja, mittlerweile ist es so, dass es ja Vertragsstrafen gibt. Ne? 2.500 Euro muss man zahlen, wenn man sein Ticket kauft und weiterverkauft und es einem nachgewiesen kann, werden kann, dass man das nicht verkauft, weil man zeitlich verhindert ist. Ja, tatsächlich, so ist das. Ja, es gibt mittlerweile verschiedene Phänomene, dass halt Tickets limitiert werden. Bei den Taylor Swift-Konzerten hatten wir das jetzt zum Beispiel wieder, dass es da irgendwelche Lotterien gibt und so weiter und so fort. Das heißt, die Eintrittskarten sind halt hoch begehrt und viele Leute machen halt ihr Geschäft damit. Ne? Wo man sich früher noch vor die Veranstaltung stellen musste und sagen musste, hier, wer will noch Tickets haben, gibt es da heutzutage natürlich im Internet mehrere Möglichkeiten, das zu tun. Bei eBay und so weiter und so fort. Und es ist tatsächlich so, dass alle Ticketangebote von Rechtsanwaltskanzleien überprüft werden. Ja, Eigene also wenn da Frechheit, jemand zum ne? Beispiel schreibt, ich habe 5 Tickets zu verkaufen, weil ich zeitlich verhindert bin, ja, da kann es sein, dass die Anwaltskanzlei da mal ein bisschen weiter nachhakt, wie das denn tatsächlich ist. Ja, ob da wirklich 5 Personen verhindert sind und wenn nicht, dann zahlt man ganz schnell diese 2.500 Euro plus den Gewinn, den man von dem Ticketverkauf hat. Ja, Ja, also aber ja, Moment das können mal, Sie so machen. Das ist recht kann in ich nicht Ordnung. sagen, ich mag Peter Maffay halt einfach nicht mehr so sehr wie vor 3 Monaten, als ich die Tickets gekauft habe? Ja, also generell ist das halt eine rechtliche Begründung. Ich persönlich finde es einfach nur interessant, dass es da mittlerweile so ein Geschäftsmodell gibt, Leute, die halt Tickets verkaufen, zu verklagen. Ja gut, ich meine, dass es das Aber Geschäftsmodell gibt, ehrlich. dass Leute Tickets für einen überhöhten Preis an Fans verkaufen, wenn es zu wenig Tickets gibt. Ja, aber das gab es schon immer. Und da, das sehe ich ehrlich gesagt eher als Problem von den Veranstaltern, wie die ihre Ticketverkaufsmodalitäten schalten, dass halt die Fans wirklich an die Tickets kommen können. Ja, und dass jemand einen Tag vor dem Konzert noch unbedingt ein Ticket haben will und dafür bereit ist, einen höheren Preis zu zahlen, halte ich persönlich für ganz normale Angebot- und Nachfragesache. Ja, Sobald du eben. das Ticket gekauft hast, ist es ja theoretisch auch dein Eigentum, dass du es weiter veräußern kannst. Aber da gibt es halt seit ein paar Jahren diese AGBs, wo drin steht, man darf es nicht weiter verkaufen. Und da gibt es ja diese Plattform, die auch diese Viagogo, die ja auch in der Headline ist. Ja, das ist eine Plattform, die explizit Ticket Reselling macht und selber gar keine Tickets einkauft. So, und da beschwert sich der Anwalt darüber, dass die ja perfide sind. Und es ist ja ganz klar, was für ein Geschäftsmodell die verfolgen. Die wollen einfach nur den Kunden, den Fan über den Tisch ziehen. Allerdings machen die das wohl so recht sicher, dass die da nicht gegen vorgehen können. Der Anwalt selber rät, wenn man ein Ticket weiterverkaufen will, gibt es von den Veranstaltungen in der Regel Börsen, wo man sich da anmelden kann. Das ist rechtssicher, ist im freihändigen Verkauf zu machen. Ja, habe ich ja gerade gesagt, wie stark da drauf geguckt wird. Bei Viagogo können die anscheinend nicht so viel dagegen tun. Deswegen scheint das auch eine Sache zu sein. Das ist jetzt einfach mal ein Verbrauchertipp. Falls ihr euer Ticket verkaufen wollt, bevor ihr 2000 Euro Strafe zahlen müsst, nutzt ihr vielleicht einfach diese Plattform da. Ne? Die Viagogo-Universität in Frankfurt an der Oder solltet ihr meiden. Tja. Also wie gesagt, das ist da... Es gibt aber auch manchmal RGBs, wenn jemand dort 10 Tickets verkauft, die nicht für ihn gedacht sind, das wirklich nur auf einen reinen Profit ist, okay, da habe ich noch so ein bisschen Verständnis dafür. Aber wie es halt auch in dem Interview gesagt wird, ja, leider ist es so, das mag der Anwalt natürlich überhaupt gar nicht, dass es öfters auch mal vorkommt, dass man redliche Leute, die wirklich keine Zeit hatten, ach, die armen Leute, das tut dem Anwalt wirklich so leid, dass die dann auch die Strafe zahlen müssten, einfach weil sie es nicht plausibilisieren konnten und deswegen gegen die AGBs verstanden. Also das tut dem Anwalt im Herzen weh, wenn er das Geld von denen abnehmen muss. Deswegen warnt er alle Leute, bitte macht es nicht. Also in meinen Augen sind das AGBs, die nicht rechtens sind und dementsprechend muss man sich da nicht dran halten unbedingt. Also ja, die AGBs sind rechtens. Da verklagen lassen, glaube ich, von denen. Ja, die AGBs sind rechtens, das ist ja der Punkt. Ja. Hier haben wir mal wieder einen Artikel aus der Emma. Cancel Culture, Quo Vadis Unis. Ja, Emma, das Sturmgeschütz des Feminismus war es früher mal. Mittlerweile sieht es ja mit den Feministen ein bisschen schwierig aus. Die haben ja nicht mehr den besten Stand bei den LGBTQ-Leuten. Und hier haben wir nochmal einen Artikel von der, hier geht es nochmal um diese Bronzestatue Primavera, die zu starke Hüften hatte und deswegen im Foyer der Universität Flensburg deplatziert war. Und im Endeffekt ist es nur ein Artikel, wo eine Feministin sich wieder darüber beschwert, dass die ganze Sache einfach zu sehr Überhand nimmt. Ja, es geht bei der Statue um Gebärfähigkeit und damit den größten biologischen Unterschied zwischen Mann und Frau. Jenen Unterschied, der von radikalen Quer- und TransaktivistInnen neuerdings wegideologisiert wird, zu Ungunsten von biologischen Frauen. Da zeigt sich der totalitäre Kern der queeren Bewegung. Kunst wird beseitigt, weil das Dargestellte nicht passt. Und was will uns das Fragezeichen sagen? Dass es keine biologischen Frauen gibt? Und hier kommt eine Dame, der Asta, die stellvertretende AStA-Vorsitzende zur Sprache, was ich interessant finde, weil ich denke mal, wir wissen alle, welches Geisteskind normalerweise die Asten sind. Der Gleichstellungs- und Diversitätsausschuss des Senats darf sich nicht als alleiniges Sprachrohr für all die weiblichen Studierenden an unserer Universität inszenieren, sagt Alina Jakobs, stellvertretende AStA-Vorsitzende. Noch deutlicher, dass die Darstellung von Weiblichkeit an unserer Universität nun vollständig von der Interpretation des Gleichstellungs- und der Diversitätsausschusses abhängig ist, ist katastrophal. In der Tat, das Wort Frau scheint zu verschwinden im akademischen Diskurs. Stattdessen ist im Namen der Diversität neuerdings von weiblich gelesenen Brüsten die Rede und in der Tagesschau von Personen, die gebären. Das studentische Gremium hat nun eine Petition für die Rückholung der Primavera gestartet. Mehr als 2000 Menschen haben sie bereits unterzeichnet. Kunst darf nicht einfach so verschwinden, finden die Initiatoren. Tja, Quo Vadis Uni, das Fragezeichen auf dem Flensburger Foyer. Es könnte über die ganze deutsche Unilandschaft gehängt werden. Ja, also wie gesagt, das Thema hatten wir ja schon mal und es ist ja auch nichts Neues. Es ist meiner Meinung nach auch nicht so ein schlimmer Fall, aber es ist doch ein Fall, der für Wellen gesorgt hat im feministischen oder im erste und zweitwelle feministischen Lager. Ja, ich meine, es ist halt immer ein bisschen schwierig. Ja, die Emma, ich habe es ja gesagt, ist das Sturmgeschütz des Feminismus, aber selbst denen läuft die Entwicklung jetzt ein bisschen zu rasant. Die Revolution frisst ihre Kinder. Ja, ist ja schon seit ein paar Tagen so, dass sie da Schwierigkeiten haben. Mal eine andere Frage hier. Quo Vadis Unis, ist das noch richtig oder ist das wegen der Mehrzahl oder Einzahl irgendwie falsch. Dann. Ich bin ja kein Lateiner, ich frage mal völlig unwissend. Also, meinst du, also müsste eigentlich anders sein, ja. Müsste, weil eigentlich ist das, wohin gehst du, Quo Vadis? Ne? Wenn ich doch, und wenn es ein Mehrzahl ist, dann müsste es eigentlich auch anders sein. Dachte ich mir jedenfalls. Whatever. Dam, dam, dam. Ihre, ja, den Unis können auch kein Latein. Studenten. Studieren. Aber der war schon gar nicht. Ja, Twitter geht gegen Organisationen vor, die Hassrede aufspürt, erzählt uns hier Heise Online. Und es geht also um die Center for Countering Digital Hate mit, von einem Herrn mit arabischem, würde ich sagen, Namen, der das betreibt. Und Twitter sagt halt eben, dass die den Schaden, indem sie irgendwelche Sachen behaupten, die sie nicht belegen können und damit auf Werbekunden halt zu gehen und die im Endeffekt dazu überreden wollen, dass sie Twitter kein Geld geben sollen. Und das wäre ja halt eben auch was, was einen Schaden halt verursacht, den man irgendwie messen kann. Und insofern könnten sie da ja auch eventuell Schadensersatz dann bekommen von dieser Organisation, wenn die das nicht hinreichend darlegen können, was sie da alles behaupten. Aber dieser Artikel hier nimmt es quasi auch so hin, dass es da Hassrede geben soll und so. Und der Betreiber von dieser Organisation wehrt sich dann hier auch noch irgendwie gegen den Vorwurf, er würde Geld aus dem Ausland erhalten. Er sagt, nee, wir kriegen überhaupt gar kein Geld. Frage ich mich mal wieder, wie das dann ja, sich finanziert. Also. Ja, die eine Finanzierungsmethode war ja, dass man von irgendwelchen Anwälten pro Meldung 5 Euro kriegt oder irgendwie sowas. Ja, das hat aber, glaube ich, mit dieser Sache jetzt hier nichts zu tun. Oder weiß ich zumindest nicht. Wüsste ich jetzt keinen Anhalt dafür. Naja. Ja. Also sagt jedenfalls keine Finanzierung von Technologieunternehmen, Regierung oder deren Tochtergesellschaften. Mhm. Würden die nicht annehmen, angeblich. Ja, ich bin gespannt, weil in Deutschland soll es da auch so ein paar Organisationen geben. Ja, eben, finde ich gar nicht so schlecht, dass sie dagegen ein bisschen vorgehen. Die nehmen aber Geld von Regierungen und anderen. Hier haben wir eine wunderbare bunte Collage von den Reaktionen auf Baldur's Gate 3. Das räumt ja gerade so ein bisschen die Steam-Charts auf und zeigt, was dann doch geht mit einem relativ komplexen Rollenspiel und Massenappeal. Von meiner Seite kann ich sagen, ich habe jetzt irgendwie 3-4 Stunden reingespielt mit 2 Freunden. Und das ist einfach nur ein Spaß. Ein schönes, klassisches Rollenspiel. Ja, es gibt progressive Aspekte. Man kann Romanzen mit Personen des gleichen Geschlechts anfangen oder sogar über Rassen. Also der Zwerg kann mit dem Elf oder die Elfin mit der Gnomin oder wie auch immer, aber das ist für mich nebensächlich. Ich spiele das als heterosexueller Spieler. Wenn ich hier Romanzen habe, werden die heterosexuell sein und ich finde, jeder kann hier ruhig machen, was er will. Aber was machen denn unsere lieben Freunde von der Anti-Gamergate-Front von 2014 da draus? Was machen denn die sogenannten Spiele-Webseiten aus dem Spiel? Und das sehen wir hier in dieser wunderbaren kleinen Collage. Es geht also nur um Unterwäsche. Es geht nur darum, dass dieses Spiel einen Intimacy Coordinator hatte, wie ein Film, how horny this game is, und dann haben sie einen extra Soundeffektmacher für die Sexgeräusche und das am schönsten finde ich natürlich Kotaku rechts oben, Baldur's Gate has everything, polyamory, bear fucking and blood sacrifice. Ja, das sind genau die wichtigen Dinge, die man über ein gutes Spiel berichten sollte, wo man seine ganze Seite mit vollkleistern sollte. Es geht in dem Spiel, wenn man in die amerikanische Spiele-Presselandschaft guckt, anscheinend nur um Sex. Ist mir so in den ersten 4 Stunden. Doch, das ist mir begegnet. Ich habe einen Bugbear und eine große Ogre-Matrone beim Sex überrascht, als ich in eine Hütte reingelaufen bin. Was oh eher Gott. Hilarious war als irgendwie sexuell erregend. Ja. Aber das Eichhörnchen ist cool, das ihr hier oben rechts seht. Ich weiß nicht, ob es das gleiche Eichhörnchen ist, aber ich hatte ein sehr lustiges Eichhörnchen, weil was ich bei den Spielen von Larian als erstes mache, ist sprechen mit Tieren lernen, weil die immer großartige Dialoge haben. das Eichhörnchen, das hat mir gesagt, es soll mich verpissen, weil ich mich auf seinem Land befinde. Und hat mir mit Konsequenzen gedroht, falls ich das nicht tue und so. Rechtlichen wahrscheinlich auch noch. Schlicht. Ja, und klar, das Bärfucking. Es ist ein Druide, der sich in Bären verwandelt und dann haben die da. Aber wird mir nicht begegnen in meinem Playthrough, wird euch nicht begegnen, wenn ihr das nicht mit Gewalt wollt. Und deswegen finde ich das überhaupt nicht so schlimm. Wenn man das natürlich hier auf dieser Collage sieht, könnte man denken, ach du Scheiße, was ist das denn? Aber wie gesagt, bis auf diese eine recht humorige Geschichte, die uns da passiert ist gestern mit dem Bugbear und der Ogermatrone, ist mir noch nichts aufgefallen und ich glaube auch nicht, dass dieses Spiel mir das ins Gesicht reibt, alles hier. Habe ich nicht das Gefühl, die Presse tut's aber. Ja, schwer fixiert diese Leute, wa? Ja, irgendwie zeigt halt, ne, worüber die so... Ihr seid Spielejournalisten. Habt ihr da noch irgendeine Erinnerung dran, dass was mal irgendwie euer Ding war und so? Ja, Sex. Aber eigentlich sind die Männer ja die Pest, die nur an Sex denkt und die irgendwie alles sexualisiert und so. Würde Spielejournalisten nie einfallen, irgendwie alle Figuren auf dieser Collage irgendwie zu sexualisieren. Weil das findet in euren Köpfen statt, nicht in den Köpfen der anderen Leute. Ihr freut euch, dass ihr euch da dran erfreuen könnt. Und naja, die anderen habt ihr jahrzehntelang geschämt dafür, dass sie sich an irgendwelchen Sachen gefreut haben. Ist doch offensichtlich, was da in der Scheune steht. Du darfst halt nicht heterosexuell sein. Ansonsten geht's. Oder muss sogar. Na, das ist ja progressiv. Und was der Artorias of the Abyss im Chat anmerkt, nämlich, dass es bisher keine Ankündigung für DLC gibt, das Spiel aber sonst trotzdem mindestens 100 Stunden und mehr lang ist, hohen Wiederspielwert hat und es gibt halt keinen Scheißdreck. Du kannst keine Kostüme für deinen Charakter kaufen oder Experience Booster oder den ganzen Mist, den EA, Ubisoft oder Bethesda schon lange da reingepumpt hätten in das Spiel, lange vor der Veröffentlichung. Larian ist echt ein Glücksfall für die Rollenspielwelt und auch wenn einem Details vielleicht dann nicht gefallen und man keinen Sex mit Bären haben will, dann muss man das ja auch nicht und man kann das komplett ignorieren und trotzdem meiner Meinung nach ein Jahrhundert-Rollenspiel spielen, was Computerrollenspiele angeht. Aber das ist eine Meinung nach vier Stunden, wie gesagt. Aber was ich bisher da erlebt habe, war richtig, richtig, richtig gut. Und wir haben Tränen gelacht und uns ist öfter mal der Mund offen stehen geblieben vor Staunen. Ja, das ist doch wunderbar. Da haben sie sich mit ihrer Marketingkampagne das Spiel nicht kaputt machen können. Das ist gut. Hm. Ich habe mal eine ganz persönliche Frage. Ich mag Baldur's Gate auch sehr gerne. Ich habe aber zwei noch nicht zu Ende gespielt oder nur angespielt. Und ich weiß nicht, direkt mit drei einsteigen oder nochmal reden? Die Geschichte von Baldur's Gate 1 und Baldur's Gate 2 ist eine abgeschlossene Geschichte. Es gibt hier und da Berührungspunkte, aber die sind eher so Fanservice-Lore-mäßig. Also da findest du hier mal irgendwas oder da mal irgendwas, was in die alte... Ich habe zum Beispiel ein Buch gefunden, das die Geschichte von den ersten zwei Spielen praktisch erzählt und so. Also du musst weder gibt es eine wirklich direkte Verbindung, noch muss man die ersten zwei gespielt haben. Ich glaube, das ist für viele moderne Spieler auch eine viel zu hohe Hürde, sich mit den, auch wenn es die Enhanced Edition gibt, sich mit den alten Monster rumzuschlagen, weil die sind halt schon sperrig und halten dich kein bisschen an der Hand und sagen dir eben nicht, wo der Typ ist, dem du irgendwas bringen musst, genau. Und so. Ja, aber ja. Das ist wirklich ein schönes Brett. Ist viel Larian drin, also wer die beiden Divinity Original Sin Spiele gemocht hat, wird auch dieses Spiel mögen, denke ich. Kann man schon sagen. Ja, dann werde ich mal zugreifen. Ja, ich kaufe auch echt selten Vollpreisspiele, aber hier, glaube ich, lohnt sich das. Ja, hier haben wir die Geschichte mit den Fotografen. Es gab ja in letzter Zeit mehrere Artikel darüber, wie viel Geld angeblich die Fotografen von unseren Bundesministern verdienen. Und ich fand es halt schon immer komisch, also was da teilweise so aufgerufen wurde. Ich habe mir gedacht, das kann echt nicht sein. Also entweder, es geht eigentlich nicht. Es ist, ich hatte dazu verstanden, dass das Mehrjahresverträge sind. Irgendeine Erklärung so ergeben. Irgendeine Erklärung muss es dafür wohl geben. Und die Erklärung liefert jetzt hier der Bild-Blog, die sich hier natürlich abarbeiten an der Berichterstattung von der Bild-Zeitung, die nicht sehr glücklich war. Und zwar ist es halt ein Rahmenvertrag und wie Mamman gerade auch schon gesagt hat, ist es auch für mehrere Jahre. Und diese 150.000 Euro sind quasi die Obergrenze von dem Rahmen. Also die ganzen Sachen werden bezahlt für die tatsächlichen Einsätze, die die Leute gemacht haben. Und das ist dann halt bis zu 150.000 Euro für, ich glaube, es waren 4 Jahre oder so. Und je nachdem, wie viele Einsätze die Leute dann tatsächlich haben, ist es halt, also die kommen nie im Leben auf diese 150.000 Euro. Und ja, also sie sind weit davon entfernt. Und das, was sie dann tatsächlich da verdienen, ist halt auch normal irgendwie. Dafür, Ja, dass sie da halt es auch. geht im Endeffekt darum, dass im Haushalt ein Rückstellungsposten für solche Sachen eingestellt werden muss. Deswegen nimmt man da eine Maximalsumme. Ja, Wenn du jetzt eben. sagst, diese Summe wird nicht ausgeschöpft, dazu sage ich Ja, bei nur, weitem nicht. ich kann verstehen, warum das buchhalterisch so gemacht wird, aber mich würde dann doch interessieren, steht hier im Bildblock, wie viel von diesen 150.000 der letzten Auftragssumme wurde denn ausgenutzt? Das wäre dann ja der eigentliche Na, Punkt. Sie haben ja auf Ich jeden meine, Fall dass du nicht Beispiele tendenziös für schreibst und einzelne sagst, die Einsätze, wird jetzt die. ein Instagram-Model und so, ich meine, Ja, da hier haben braucht sie man ja was nicht den stehen. Fact-Checker Hier für. steht zum Beispiel was. 2022 waren es 9.700 Euro für das ganze Jahr zum Beispiel. Ja. Ich finde, das hat überhaupt nichts da zu suchen. Das ist deren eigenes Vergnügen, so auszusehen und sich so darzustellen, wie sie das wollen. Das ist nicht. Wir müssen nicht solche Summen ausgeben für die Selbstdarstellung von Politikern. Das Na ist gut, ich völliger meine, es gibt Quatsch. Pressetermine, wo Fotografen sind, wenn keine Pressefotografen, sondern auch solche. Aber ja, Außerdem es hat schon eine gewisse Berechtigung, aber ja, trotzdem. schreiben sie hier, dass das Geld auch nicht nur für den Minister selber ist, sondern auch für irgendwie die Staatssekretäre und so. Jede Ja. Firma, jede fucking Firma hat solche Bilder von ihren Teams irgendwie im Dings drin. Ich glaube nicht, dass die dafür solche Summen ausgeben. Ich glaube es einfach nicht. Na gut, die Ich müssen keine das Rückstellung ich für 150.000 Euro machen ja für Veranstaltungen, die übers Jahr laufen. Das ist richtig. und die fliegen auch nicht auf der ganzen Weltgeschichte rum und müssen da begleitet werden von den Leuten. Also das kann man nicht richtig gut Brauchen wir vergleichen. wirklich persönliche Fotografen oder reicht vielleicht ein Fotograf, der auf der Reise da mitfährt? Ja, nee, wirklich, können wir aufhören, diese Leute wie Adlige zu behandeln? Ja, es ist so einer. Die Also, brauchen keinen fucking Hofstaat. es sind ja auch nicht Hunderte, es ist ja auch nur einer. Für so Ja, einen aber eiskalten See, da die ist doch hat was drin. einen, Ja, die Baerbock hat einen, die ja. Langen hat Ja, einen oder die fliegen was? ja auch nicht immer. Ja, weiß ich nicht. Diese Diskussion finde ich ein bisschen komisch auf jeden Fall. Ja, Warum? also diese Warum Diskussion, diese dass Leute da diese werden Gehälter gezahlt werden für fürstlich solche Sachen, bezahlt? Die werden ja nicht ist zwar fürstlich schlimm, aber das gibt es bezahlt. schon immer. Die werden aber Ich nicht finde, fürstlich ob das bezahlt. Spesen sein müssen oder so, kann man durchaus streiten, finde ich auch, weiß ich nicht. Minister, Parteivorsitzende, all diese ganzen Leute werden gut bezahlt. Warum können die solche Dinge nicht selber stemmen? Das ist dann gerade auch, Ja, weil vielleicht die ja auch jetzt bei nicht den nur denen alleine, Fotografen, dazu die kommen ja stehen ja noch auch die nicht nur alleine denen Visagisten. zur Verfügung. Dazu Ne, kommen das noch diese steht ja hier auch. Visagisten natürlich, der ganze zum Mysterium oder so. Ich Genau. weiß es nicht. Das ist halt ein Rahmenvertrag für das Ministerium, ja. Ja, also es ist auf jeden Fall nicht so, wie dargestellt wird. Darauf will ich ja nur hinaus. Und das ist ja auch wichtig, das einzuordnen, weil so wie das teilweise. Und die haben es hier halt auch so hingestellt, dass nur für eine einzige Veranstaltung das irgendwie fällig gewesen wäre und dass es dann im nächsten Jahr irgendwie das Doppelte wäre oder so. Und Okay, der das Noki sagt, es gibt bei stimmt Ihnen halt nicht. Hausfotografin in der Firma. Die verdient 30.000 im Jahr, sind auch 120 für 4 Jahre. Okay. Okay. Ja, gut, ich meine, ich war auch mal in so einer Firma, wo dann auch Ware fotografiert wurde fürs Netz und solche Sachen. Wenn du sowas machst, ist ja nochmal ein anderer Job, aber wenn du nur für. Ja, und die machen halt einen Job, wo sie ewig reisen müssen, auch und solche Sachen. Ne? Und das dann da ist halt mit drin. Ist ja Also. schön, dass das dann nur 9.000 Euro im Jahr kostet, ehrlich gesagt. Okay. Kleingerechnet. Über die Visagisten sprechen wir nächstes Mal. Ja, die Ja, bringt der ich meine, man kann Fotograf mit, das grundsätzlich gehört auch fragen, kann dazu. man das günstiger machen? Ist das grundsätzlich notwendig? Es gibt ganz andere Haushaltsposten, die sehr viel höher sind. Ja. Mich würde da eher interessieren, wie ist denn da die Auftragsvergabe bei dieser ganzen Sache? Ob das alles mit rechten Ja, Dingen das zugeht. wäre auch interessant, ja. Ja, das wäre auf jeden Fall interessant. Ja, apropos, wie ist das eigentlich mit den Leuten, die da irgendwo auftauchen? Hier hat der Argo Nerd einen Ausschnitt aus dem WDR gefunden, wo es um die Sache geht, wo wir letzte Woche drüber gesprochen hatten, mit dem, was war es, Penny? Penny war es, ne? Mit den angeblichen tatsächlichen Kosten von Lebensmitteln. Den besten Einwurf fand ich dazu, schade, dass Penny keine Tankstelle betreibt. Die echten Kosten betragen ca. 50 Cent. Ja, ich habe mehrere so Sachen in die Richtung gehört. Ja, dann hören wir noch mal die Aussage von der Dame. Einmal von Phoenix, wo die schon mal aufgetreten ist, weil die nämlich eine Journalistin ist, und dann den O-Ton vom Pennymarkt. Lautet die Antwort ja, dann bekommt die Person eine Niederlassungserlaubnis und darf in Deutschland leben und arbeiten. Die meisten Kunden in diesem Kölner Markt reagieren eher zurückhaltend auf die einwöchige Aktion. Nein, würde ich nicht kaufen. Warum? Ist ja in einer Woche oder zwei auch wieder anders, ne? Finde ich gut, weil es zum Nachdenken anregt. Also normalerweise denkt man nicht drüber nach, dass Fleisch jetzt so und so viel Aufschlag hat. Lautet die Antwort. Ja. Wir denken nicht darüber nach, dass Fleisch jetzt so und so viel Aufschlag hat. Aufschlag Fleisch. Ich wüsste auch nicht, wo der herkommen sollte, der Aufschlag. Das ist so irgendwie Ja, da haben wir ja Aufschnitt. letzte Woche drüber Aufschnitt, gesprochen. Leute. Da haben wir ja letzte Woche drüber schon uns ausgetauscht. Das sind ja dann wahrscheinlich wieder so Sachen wie das Regenwasser oder so, was wir da als Verbrauch irgendwie drin haben und so. So ein Quatsch. Auf jeden Fall ist es hier eine. Ja, oder wem fehlt denn das Geld? Den Bauern oder dem Penny oder wem fehlt dann angeblich was? Nee, das ist das Geld, was wir eigentlich zahlen müssten, wenn wir adäquat praktisch Ach genau, das war die. Umweltfolgen der Schweinehaltung kompensieren wollen. Das war Also. die vorweggenommene zusätzliche CO2-Steuer, ne? Eigentlich ist es nur so, dass es ein Preis aus der Zukunft ist und nicht ein Preis aus dem Mond oder so. Ja. Ja, der Also es kommt Aufschlag, noch den es so. eigentlich hat. Auf jeden Fall ist Genau. es hier eine Hanna Mertens ohne Haar, und wie wir daneben sehen, ist es in Wahrheit eine Hanna Mertens mit Haar. Kölner Journalistenschule für Politik und Wirtschaft und WDR 5. Ja, na, hier, wie heißt es, Radio, was der Anna ohne Haar EK-Nerd. ist aber Anna, ne? Du bist aber auch ein Korinthenkacker-Mammon. Aber ich finde es fantastisch, dass denen das immer wieder passiert, ne? Also immer wie, ja, hier kommt ja dann die NZZ wahrscheinlich mit dem Blick darauf, aber. Genau. Ja, immer wieder, immer wieder. Gut, Man on the Street ist ja generell ein Format, was journalistischen Charakter hat. An sich ist es sowieso immer mit Vorsicht zu genießen, was man nämlich normalerweise macht. Man interviewt 10, 15 Leute und nimmt natürlich nur die extremsten Wortmeldungen daraus. Gerade bei Comedy-Formaten ist das Ganze auch beliebt. Aber das ist mit Arbeit verbunden. Und diese Arbeit, die machen sich die Öffentlich-Rechtlichen anscheinend ungern, ne? Und hier haben wir nochmal Alexander Kissler, ne, der im Westfernsehen einfach nochmal ein paar Fälle darstellt. Ne? Seit Oktober 2019 listet er mehrere Fälle auf und es ist einfach interessant, ne? Der vermeintlich die zufällige Kunden in einem Bioladen, Grüne Partei, positive Einschätzung der Berliner Friedrichstraßen, dass keine Autos mehr fahren dürfen, war auch wieder eine grüne Landespolitikerin. Radfahrwege auch wieder. Es sind halt immer Heinrich Böll-Mitarbeiter, Leute, die bei der Grünen Partei arbeiten. Ab und zu mal ein vereinzelter SPD da, aber es ist schon, ja, das duale deutsche Rundfunksystem hat sich alles in allem bewährt. Die öffentlich-rechtlichen Sender haben ihre Daseinsberechtigung, aber wenngleich es zu viele sind, sie zu hohe Kosten verursachen und es an Ausgewogenheit mangelt. Die jüngsten Tabubrüche zeigen jedoch, dass derart plumper, derart einseitiger Aktivismus sich mit einem drakonisch eingetriebenen Pflichtbeitrag, der eine Demokratieabgabe sein will, nicht verträgt. So arbeiten die Sender ihrer Abschaffung zu. Ja, wäre schön, wenn es so wäre, aber ja, ne? Nicht nur auf solche peinlichen Zuspitzungen sollte ein der Allgemeinheit verpflichteter und von ihr finanzierter Rundfunk künftig verzichten. Es braucht mehr Kompetenz und weniger Bekehrungseifer, mehr Zweifel und weniger grüne Propaganda. vor allem aber weniger Fake-Journalismus. Ja, ich meine, was soll man zu diesem Thema noch sagen? Das ist ja kein neues Thema, aber was ich interessant finde, ist, dass es jetzt halt wirklich mediale Wellen schlägt. Und es wird ja weiterhin verneint oder überhaupt ja, gar nicht wahrgenommen. Wie immer, das sehen wir auch gleich. Ne? Also hier sind jetzt die Versuche, das Ganze hinzudrehen. Hier haben einen Herrn Brandenburg genau, vom BR und der sagt zu dieser... Glaubt ernsthaft jemand? Ja, zu dieser Bild-Story, Doppelpunkt. Glaubt ernsthaft jemand, gestern hätte kein Penny-Kunde die Warenpreisaktion gut gefunden, sodass wir eine Mitarbeiterin als Schauspielerin hätten einsetzen müssen? Passiert ist ein so blöder Fehler. Die Kollegin ist zufällig nach ihrer Frühschicht in der Umfrage angesprochen worden. Sie hat dem Reporter, der sie nicht kannte, sinngemäß gesagt, ich komme gerade vom WDR Radio. Der hat das in der Situation im Supermarkt mit vielen Nebengeräuschen falsch verstanden, als ich habe es im WDR Radio mitgekriegt. So banal, so ärgerlich und peinlich für uns. Hanna Mertens, die junge Radiokollegin hier von Bild, völlig zu Unrecht. Als angebliche Tagesschau-Moderatorin, in Klammern, die sie nicht ist, mit Betrugsabsicht in den Pranger gestellt wird, hat diesen mit Fehler absolut... Betrugsabsicht an den Pranger gestellt. Ja, absolut nicht zu verantworten. Hätte der Reporter verstanden, dass eine Kollegin vor sich hat, hätte er ihre kurze und spontane Reaktion niemals in diesen Beitrag aufgenommen. Nee, auf gar keinen Fall. Ich bitte darum, das zu respektieren. Fehler passieren, zumal unter Zeitdruck in der aktuellen Berichterstattung. Übrigens im Tagesthemenkommentar hieß es gestern, die Penny-Aktion sei nicht viel mehr als eine leicht durchschaubare PR-Aktion. Das an die Adresse derer, die über Ideologie wittern. Wir haben die wahren Preise ausgewogen, kritisch und distanziert betrachtet. Das Versehen tut uns leid. Ja, und ich habe den Kommentar nicht gesehen, aber ich würde mal darauf tippen, dass der Kommentar in etwa so lautete. Wir müssen den Planeten retten und solche komischen Aktionen sind ja nur Kapitalismus und... Und tralala, da wollt ihr doch nur darüber hinwegtäuschen, dass ihr den Planeten zerstört. Ne? In etwa so kann ich mir so den Kommentar vorstellen. Also. Ja, sie haben das sicher genutzt, um daran irgendwie aufzuhängen, was jetzt wahre Preise wären oder so und wo dann die Umweltproblematik ist. Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen, dass sie das schön mit reingebracht haben. Ich habe aber auch irgendwo gehört, dass einer gesagt hätte, früher wäre das doch üblich gewesen. Und der ARD-Aktuell-Chef im Deutschlandfunk hat gesagt, verantwortlich für den vermeintlichen Skandal sind eine oder zwei Handvoll Accounts, die in böser Absicht den ÖRR scannen. Die Grüße Medien, gehen raus an ÖRR-Blog. Die Medien, die über die Fundstücke dann berichten, betreiben ein unseriöses Clickbait-Geschäft. Und das von den Leuten... die uns hier ständig irgendwelche Leute verkaufen. Was ja auch viele wieder rausgekramt haben, weil diese ARD-Fragt-Runde da irgendwie, wo ja auch irgendwie jeder, der da irgendwie saß, irgendwie in irgendwelchen Gremien saß oder irgendein Parteipolitiker war oder irgendwas. Ich muss dann immer halt an Maxwell freaking Chikumbutsu denken, der halt den Fernseher gemacht hat, der Strom aus der Luft zieht. Ja, der ÖRR ist glaubwürdiger und sehr transparent, weil er eine Korrekturseite hat. Ich weiß ja nicht genau, wo das jetzt war mit diesem Vorfall da, aber wenn, ich kann mir vorstellen, in Köln ist es einfach auch schwierig, dann mal Leute zu treffen, die irgendwo im Supermarkt sind, die nicht beim Fernsehen arbeiten. Bei Penny oder wie kaufen ja, wir da? Ja, gut, ich meine, wenn die direkt da im Mediencenter in den Penny gehen, klar. Aber die bewegen sich ja nicht groß an der Bubble raus. Aber der ÖRR-Block hat eine derartige Latte an Fällen, die inzwischen rausgekommen sind. Von Grünen, die in Berlin zu Fahrradthemen interviewt werden. Von der einen Tante, die wir auch hatten, die keine Hirse von AfD-Bauern kaufen wollte und so weiter und so fort. Es passiert ständig. Und wer mir immer noch erzählen will, das hätte kein System. Entschuldigung. Ja, ich finde am besten an der ganzen Geschichte, dass wahrscheinlich die ganze Woche die Sachen liegen geblieben sind und ab morgen gibt es die dann für einen halben Preis. Also oder was ist mit dieser ganzen Scheiße hier mit der Intendantin, deren Tochter diese PR-Firma hat, wo dann die Gemeinwohl-Journalisten losgeschickt wurden, um deren Kunden da ein schönes Licht zu rücken und lauter so Sachen, ne? Es ist ja nur nicht mehr ideologisch, es ist ja teilweise halt auch einfach nur Vetternwirtschaft Filz. Und sowas, ja. Filz. Ja, und natürlich haben sie dann hier auch ihre Korrekturen rausgeschickt. Transparenzhinweis, eine O-Tongeberin in dem Beitrag wahre Kosten arbeitet für den WDR. Ja, hättet ihr garantiert auch gemacht, wenn euch das so aufgefallen wäre, ne? Hättet ihr garantiert dann auch korrigiert alles, ne? Und hat auch sonst keiner gesagt, als wir den Beitrag irgendwie hatten, hier, das ist die Luise aus der Dingsabteilung oder so, ne? Hat keiner gemerkt, aber auch bei der Ausstrahlung nicht, mussten hinterher die bösen Clickbaiter kommen. Sind da noch mehr Korrekturen auf der Seite, oder wie ist das? Das ist und hier ist jetzt noch die Geschichte mit Tagesschau, ne? Da hat sich ja gerade der Herr drüber aufgeregt, dass gesagt wurde, Tagesschau, und da steht hier, das Interview mit der Kundin getarnten WDR-Mitarbeiterin lief nicht nur in der Tagesschau, sondern auch in den Tagesthemen. Und das Einzige, was als Erklärung für den Textbuch Fake News geliefert wird, sind 4 schnöde Sätze. Ja, und das dann irgendwie, der Beitrag war kostenlos, nachträglich bearbeitet. In der ursprünglichen Version gab es eine O-Tongeberin, die für den WDR arbeitet und so weiter und so fort. Hätte so nicht gesendet werden. Entspricht nicht unseren journalistischen Standards. Die ARD lächelt das weg, wie der French Torn da im Chat sagt, that's just a happy little accident. Ja, mich hätte interessiert, ob bei mehreren Fehlern dann auffällig ist, ob das sie eben immer alle in dieselbe Richtung zeigen, wovon ich eigentlich ehrlich gesagt ausgehe. Also ja, bei den Sachen, die ich kenne, waren das immer ideologische Sachen aus der grünen oder linken Richtung. Auf jeden Fall war denen das ja wichtig genug, diesen Kram in Tagesschau und Tagesthemen auszustrahlen, ne? Nasjing. Also, ja, können sie eben gut ihr Thema dann aufhängen, ne? Neben Weltpolitik und allen möglichen anderen Scheiß. Und auf der anderen Seite sagen sie, sie haben aber durchschaut, dass das nur eine billige Werbeaktion von Penny ist. Senden es aber trotzdem zweimal, na gut. Ja, und gerade so solche Sachen wollten sie eigentlich nicht mehr so viel senden, ne? Dass dann nämlich mit Firmennamen und so weiter agieren muss in solchen Meldungen. Man hätte auch noch gut sagen können, eine große Kette. Discounter-Kette macht das so, bla bla bla. Man hätte den Namen nicht nennen müssen. Zum Beispiel. Wie so ein Kackverein. Ja, hier haben wir einen interessanten Artikel, weil der ist von Peter Voss. Peter Voss ist ein ehemaliger Intendant vom Südwestrundfunk. Und war lange Zeit auch Nachrichtenmoderator beim Heute-Journal und stellvertretender Chefredakteur. Also einer aus der Mitte des Systems, der sich jetzt in der Frankfurter Allgemeine zu Wort gemeldet hat. Was auch nochmal interessant ist, weil Peter Voss und die Frankfurter Allgemeine eigentlich eine kleine Privatfehde haben. Umso interessanter dieser Artikel. Er bespricht auch nicht Sachen, die für Zuschauer neu sein werden. Das meiste haben wir jetzt schon gesagt, aber es ist halt interessant, von seiner Perspektive das nochmal zu sagen und zu hören. Muss man beim Gedanken an ARD und ZDF gramvoll sein Haupt verhüllen oder darf man sich als alter Öffentlich-Rechtlicher zu deren womöglich systemisch bedingten Politskandalen der jüngsten Zeit äußern? Oder muss man vorsichtig sein? Spielt man damit nicht den falschen Leuten, zum Beispiel bei Bild, den Ball zu? Nun, was hilft es, die grotesken Vorgänge zu beschweigen? In schon fast regelmäßigen Abständen läuft jeweils eine neue, linksgrunzende Sau durchs öffentlich-rechtliche Dorf, von der man nicht weiß, ob sie nicht heimlich von der AfD als Wahlhelfer ernährt oder gemästet wird. Finde ich interessant, dass er hier sagt, so ja, diese, was ja tatsächlich der Realität entspricht, diese einseitige Färbung, dauernd bestimmte ideologische Leute zu Wort kommen zu lassen und das zu tarnen, ist Wahlhilfe für die AfD. Ja, ist es. Dann geht es um den Penny-Beitrag, aber ja. Dann geht es allgemein um Herrn Böhmermann. Herr Böhmermann, rauswerfen kann man ihn wohl kaum, mag er noch so oft bewährte Demokraten als Nazis bezeichnen. Schließlich hat das ja nicht im Programm gesagt. Dafür muss man ja dankbar sein. Es war eine private Äußerung. Gesetzt den Fall, ein anderer öffentlich-rechtlicher Spaßmacher würde privat etwas sagen, das mit ein wenig bösem Willen als rechtspopulistisch gebrandmarkt werden könnte. Würde man da auch so sorgfältig differenzieren? Na, wahrscheinlich nicht. Tja, vielleicht wollte Böhmermann aber jetzt nur den Kollegen des Jugendnetzwerks Funk beispringen, die unter dem Titel Die da oben, AfD, CDU, CSU und FDP in Eintopf mit der Aufschrift Rechts warfen. Für den infamen Werbeknaller der Funkmacher hat sich der SWR entschuldigt. Nicht für Böhmermann. Ja gut, ist ja auch nicht beim SWR, aber gut. Weiter geht's. Da ist noch Neger Amiri, deren Unterhaltungswert ich inzwischen größer finde als den von Herrn Böhmermann. Sie kommt frisch und locker daher und spricht eine Klientel unter jungen und sehr jungen Leuten an, die der öffentlich-rechtliche Rundfunk sonst wohl kaum mehr erreicht. Ihre Never-Ever-Sendung über sexy Klimaaktivismus begann ebenfalls mit dem Alibi-Bekenntnis, dass sie sich selbst nicht auf die Straße kleben würde und geriet dann zur Apologie für die Fanatiker der letzten Generation und Extinction Rebellion, die sich eine bessere Plattform als die Öffentlich-Rechtlichen kaum hätten wünschen können. Der Hessische Rundfunk reagierte auf die Kritik daran mit bemerkenswerten Hinweis: Die Amiri-Sendung sei kein nachrichtlich berichtendes Format. Folglich gehöre es zum Konzept der Sendung, auch mit bewussten Übertreibungen von Emotionen zu arbeiten. Wir machen es mit Absicht, also muss es richtig sein. Ach ja, zugegeben, für Comedy und Satire gelten andere Regeln als für Nachrichtensendungen. Was dann weiter kein Problem wäre, wenn es auch ein entsprechendes Angebot für die vielen Gebührenzahler gäbe, die sich auch auf diesem Feld mal eine andere Optik und Stoßrichtung wünschten. Hier wird dann auf Dieter Nuhr verwiesen, der auf seinen Schultern die Last stemmen muss, die das Ganze mühsam in der Balance zu halten scheint. Dabei würde es genügen, wenn in den seriösen Sendungen, also den nicht-satirischen, diese Balance hergestellt würde. Aber ist das der Fall? In meinem Bekanntenkreis ist niemand mehr, der dies schlicht mit Ja beantworten würde. Tja, welche Informationen bekommt man im öffentlich-rechtlichen Fernsehen? Man erfährt zum Gefühl tausendsten Mal etwas über die Situation von Heimbewohnern, Lokomotivführern oder Krankenschwestern, aber selten, wie viel Letztere denn wirklich verdienen. Man erfährt über ungleiche Löhne, Gehälter und Renten von Ost und West, aber nicht über die ungleiche Kaufkraft in Ost und West. Man erfährt etwas über die schon aufgrund des Streckenausbaus unvermeidlichen Verspätungen bei der Bahn, aber nicht darüber, dass die Verbilligung des Fahrpreises zum gegenwärtigen Zeitpunkt dann wohl ein Fehler ist, der zum Malaise beiträgt. Man erfährt viel über den Bedarf an Radfahrwegen, aber nicht, dass das Auto für viele ältere Menschen im Hinblick auf Netze und Zustand unseres öffentlichen Nahverkehrs alternativlos ist, von behinderten Menschen gar nicht erst zu sprechen. Die Auswahl der Experten in vielen Nachrichtensendungen, von denen man schon vorher weiß, welche Position sie einnehmen und welche Forderungen sie an uns richten werden, ist auffällig. Der unaufhörlich präsentierte Katalog politisch-moralischer Pflichten, die wir als Gesellschaft haben, wird uns immer wieder gepredigt. Nur wer ist denn eigentlich wir? Tja. Ja, ich finde das. Dann muss ich einen Satz noch sagen, den habe ich ein bisschen persönlich genommen. Viele Nachrichten sind schon deshalb keine, weil sie sich auf irgendwelche willkürlich festgelegten internationalen Gedenktage beziehen. Ja, gut, Kritik ist angekommen. Ich mache trotzdem weiter. Ich finde, wenn man von Übertreibungen spricht, dann deutet es ja darauf hin, auch dass es irgendwie nicht mehr ehrlich ist. Das ist dann übertrieben und nicht mehr korrekt, sozusagen. Ja, er sagt ja, die Übertreibungen werden zugestanden den Formaten und es wird aktiv gesagt, ja, wir wollen das so. Okay. Ich würde sagen, das ist dann so, so eine Art Emotainment. Ja. Ja, aber wirklich, also da wird dann von der Moderatorin, hat er ja zugegeben, wird dann auch falsche Emotionen vorgespielt, um den Zuschauer irgendwie näher an den Interviewten ranzubringen, was ganz und gar nicht der Sinn von öffentlich-rechtlichem Rundfunk ist. Tja, wenn man einen Experten einlädt, wäre das doch doof, wenn ein Man on the Street der ExpertInnen oder dem Experten widersprechen würde. Kann man auch. Wäre schon doof. Ja, ja, es ist ja aber also auch wie gesagt, so, super sehr interessant, weil das halt wirklich ein Insider ist. Ne? Und der ist halt jetzt auch keiner wie der, ach, wie heißt er, der ehemalige Fokus-Chefredakteur und so, die sowieso in Ungnade gefallen sind, der ist eigentlich noch Teil des Establishment. Ja. Der kriegt wahrscheinlich auch noch das so Pensionsgeld dann, ne, von der. Oder nicht? Ja, ja, klar. Ja. Also bei den Experten war das früher auch schon so, dass sie eigentlich, dass man eigentlich wusste, was man von denen zu erwarten hat und dass die Bertelsmann-Stiftung dauernd in der Tagesschau ist und so weiter. Das hat früher keinen richtig gestört. Das ist, außerdem finde ich, hat es auch ein bisschen gewachsen, glaube ich. Ja, zu den Social-Media-Aussagen von irgendwelchen Leuten wie Böhmermann und so. Also ich erinnere mich da noch daran, wie uns Zapp und alle möglichen Leute da mit offenem Mund rumstanden und uns erklären wollten, wie unglaublich furchtbar das ist, dass jetzt die BBC den Moderatoren davor schreibt, dass sie sich bei sozialen Medien mal ein bisschen zusammenreißen müssen. Na, weil das ist ja ein schlimmer Eingriff. Und das ist genau aus solchen Sachen halt auch gewachsen. Ne? Also da gibt es das halt auch, dass die Leute da sonst noch was irgendwie erzählen. Und sich dann natürlich die Leute, die es bezahlen müssen, auch irgendwie fragen, so, ja, verfolgt der da jetzt nur seine eigenen Interessen von früh bis spät? Ne? Was ist das denn für ein Journalismus? Also das kann er ja meinetwegen gerne machen, aber dann brauche ich das auch nicht bezahlen. Tja, ja. Ja. Ja, und die Frau Amiri haben wir ja auch nochmal mit einem, na, das war ja die, die auch da die Klimadame umarmt hat. Letzte Woche hatten wir das, glaube ich. Oh, danke, dass die gesagt hat, wie toll sie ist. Ja. Ja. Und jetzt, ja, sagt sie, wie toll sie selber ist. Hallo ihr Lieben, wisst ihr, welches Thema mir mega am Herzen liegt? Das Klima. Egal, was die Hater sagen, ich bin eine Klimaaktivistin. Wenn ihr euch auch fürs Klima engagieren wollt, dann liked gerne diesen Beitrag und folgt mir zusätzlich auf TikTok und auf OnlyFans für weitere Beiträge übers Klima. Das ist jetzt das, was der Voss für höherwertig hält beim Öffentlich-Rechtlichen, ja? Das ist die höherwertige Abteilung, ja? Der Voss hat das doch so geschrieben, oder nicht? Hat er? Ich meinte, sogar die Neger Amiri mir so und so besser gefällt als, keine Ahnung, ja. Naja, war jetzt auch nur so ein Kind. Ihr Lieben, ab 10.000 Likes retten wir das Klima. Also wie heißt es so schön? Teilen, teilen, teilen. Und schreibt mir auch gerne in die Kommis, wie ihr denn das Klima retten wollt. Kommis? Liken, liken, liken. Ich glaube, du hast diesen Satz falsch formuliert, Mädchen. Du wolltest wahrscheinlich sagen, liebe Kommis, schreibt mir mal. Ja. Hashtag Activism, Hashtag One Planet. Ja, das ist so einfach, ne? Den Planeten zu retten. Du musst einfach dieser Dame all deine Aufmerksamkeit geben. Auch bei OnlyFans. Das ist auch interessant. WDR. One Planet, One World, One Vision. Ich dachte, ich hätte mich verhört. Ganz ehrlich. Ich wollte gar nicht nachfragen, weil ich so. Aber sie hat OnlyFans gesagt, ne? Hat sie gesagt, ja. Ja, habe ich auch gesagt. Ist das heute so, dass man das parallel machen kann, WDR? Kann man gleichzeitig. Ich bin OnlyFans. Kann man das? Oh. Ich verstehe euch alle nicht. Hat das die militante Veganerin jetzt hoffähig gemacht oder was? Die jetzt angefangen. Aber diese Leerheit, diese völlige Abwesenheit von irgendwelchen Inhalten in diesem Video. Hashtag Activism, Hashtag Leere zwischen meinen Ohren. Ab 10.000 Likes retten wir das Klima, hat sie gesagt. Hey. Ja, so ein Fakt. Genau. Oh mein Gott, Leute, ich bin so hyped gerade. Ich finde jetzt heraus, was ich für ein Klimatyp bin. Ich bin einfach Typ Schmetterling. Oh mein Gott, wie süß. Schmetterling vom Klima. Alter. Was? Ja, für 8-Jährige oder 12 oder so. Warum ist da ein WDR-Logo in dem Video? Warum muss ich irgendwie da an der Finanzierung beteiligt sein? Genau, das WDR-Logo im Video ist auch das, was mich stört. Ansonsten kann die ja machen, was sie will. Aber ja, ja, klar kann die machen, was sie will, aber... Aber ohne WDR-Logo wäre kein Video entstanden wahrscheinlich. Alter Schwede. Was habe ich gerade gesehen? Ich glaube, wir sind 10.000 Gehirnzellen gestorben. Schon krass. Ey, ich verstehe diese Kulturen. Also, ich möchte es nicht, fast nicht mal Kultur nennen, nicht? Also dieses Leere... Dieses nicht, ja, aber damit machst du die Kinder doch kaputt. Ja. Aber es richtet sich doch nur an Kommis, nicht an Kinder. Denk doch mal an die Kinder. Ja, ZDF hat uns vor ein paar Tagen gezeigt, dass Deutschland trotz des vielen Regens vertrocknet angeblich. Und zwar haben wir das festgestellt, indem sie eine Karte rausgekramt haben, die Feuchtigkeit bis 1,80 Meter, glaube ich, anzeigt. Und Pflanzen brauchen normalerweise nicht unbedingt bis 1,80 tief oder so. Das heißt, das macht irgendwie für Landwirtschaft oder so, ist das eher jetzt schon fast ein bisschen viel Regen. Ja, trotz allem, trotz des Regens, trotz der Kälte und so weiter, haben wir hier halt eine Trockenheit ausgewiesen. Ja, und der Bauer hier, der geschrieben hat, der geht dann nochmal darauf ein, dass es eben eine andere Karte gibt, die bis, keine Ahnung, 30, 50 Zentimeter geht oder 10 Zentimeter vielleicht noch nur. Und die ist natürlich deutlich nasser, ne? Da sieht man dann deutlich mehr, dass es auch geregnet hat in letzter Zeit. Ja, auch eine komische Darstellung vom ZDF. Was soll das an Trockenheitsmonitor? Bis auf 1,80 Tiefe. Bin ich nicht ganz sicher, ob das irgendwie relevant ist oder relevanter als der Trockenheits- oder Feuchtigkeitsmonitor bis auf einen halben Meter. Aber Hauptsache, man hat mal wieder was ausgegraben, was entsprechenden Eindruck vermittelt. Ne? Gut, es ist halt eine Definitionssache. In gewissen Gebieten ist der Grundwasserspiegel gesunken. In anderen Gebieten ist er auch ein bisschen gestiegen. Ja. Also generell, der Punkt ist der, irgendwie, es müsste jetzt doppelt so viel regnen, dann könnte in einem Jahr sich der Boden unter 1,80 Meter auch wieder erholt haben. Okay. Ja, also ich will jetzt nicht direkt sagen, dass es absoluter Blödsinn ist, aber die Darstellung im Kontext mit der ganzen Hitze, Sommer und dieser ganzen Angelegenheit ist natürlich, schlägt mal wieder in die gleiche Kerbe. Ja, es ist so ein bisschen, dass die Leute sich halt an den Kopf packen auch, ne? Das, also, nach dem Motto, wie ist es trocken, es regnet doch den ganzen Tag. Ja, man könnte es ja auch ordentlich aufbereiten. Was man müsste es doch mal mit der Realität in Einklang bringen, ja. Man könnte es ordentlich aufbereiten und sagen, hier, das ist die aktuelle Karte in 30 Zentimetern, klar, weil es gerade sehr viel regnet, ne? Aber langfristig gesehen müssen wir die unteren Bodenschichten auch, und da sieht es noch ein bisschen anders aus, aber das wird ja nicht gemacht. Das wird ja nicht gemacht. Auch eben die Menschen sagen ja auch immer noch die falschen Wörter in dem Zusammenhang. Oh ja, es gibt verharmlosende Klimasprache. Zwar sagen die Leute Klimawandel. Das klingt nach einem sanften, natürlichen Prozess tatsächlich. Sind die Veränderungen aber heftig, gefährlich und menschengemacht. Alternativbegriff Klimakrise. Jede Krise ist eine Chance. Ja, Krise ist eine Chance, noch weiter Rechte abzubauen. Und wenn man immer neue Krisen erfindet, hat man irgendwann alle Rechte abgebaut. Ja, aber viel besser, also gut, ich meine, globale Erderwärmung durchgestrichen, Klimawandel durchgestrichen, Klimakrise, alles klar. So, dass ihr Bescheid wisst. Klimaskeptiker. Skepsis suggeriert Nachdenken, Abwägung und Eigenständigkeit, Urteil. Es gibt aber keine Zweifel an der menschengemachten Klimakrise. Alternativbegriff. Klimaleugner. Fickt euch. Was halt völliger Unsinn ist, weil sie ja nicht das Klima leugnen. Monitor, ey, die haben auch keinerlei Niveau mehr, oder was? Meine Güte, nicht mehr. Alles im Downmove. Aber es geht noch besser, es geht noch viel besser. Rette sich weg. Erderwärmung. Klingt angenehm und positiv. Tatsächlich heizt sich der Planet gefährlich auf. Das bedroht Milliarden Menschen. Alternativbegriff Erderhitzung. Ja, Mr. Spock lässt grüßen. Und mein persönlicher Liebling, Kernenergie. Klingt technisch und sauber. Wurde von BefürworterInnen der Technologie in den 60er Jahren eingeführt, weil Atom durch die Atombombe negativ besetzt war. Trust me, Bro. Quelle, oder wie? Man sagt ja auch nicht Kernwaffen. Alternativbegriff Atomenergie. Was stimmt, es gab natürlich eine Marketingkampagne damals von Atom auf Nuclear zu gehen. In Amerika. Nuklear gab es damals. Also wir reden von vor 80 Jahren, ne? Ja, aber wo ist der verdammte Unterschied? Vor allen Dingen auch dieses Ding so nach dem Motto, ja, Atom war negativ besetzt und wir möchten das gerne verwenden. Weil wir möchten gerne, dass es negativ besetzt ist. Also wissen die aber Leute, ich finde, das ist alles noch nicht genug. Das sollte, wir werden alle sterben, Krise, wir werden alle sterben, Leugner, wir werden alle sterben, Erhitzung, und wir werden alle sterben, Energie heißen. Ja. Da kannst du dich drauf einstellen, beim Monitor wird keiner mehr. Was sagt uns das rote M? Das rote M, das mal für qualitatives politisches Fernsehen stand. Klaus Bettnartz rotiert in seinem Grab. Ja, das Monitor ist verharmlosend. Ich erwarte, dass es gefälligst Marxismuskrise genannt wird. Und hier lernen wir jetzt, dass Kinder auch ganz gefährlich sind. Oh ja, die tolle News-WG. Die konnte ich leider bei Instagram nicht ins Archiv packen. Das hätte ich das auch mitgemacht. 58 Tonnen pro Jahr. Kopieren. Ja, genau. Wie klimaverträglich sind Kinder pro Jahr eigentlich? Laut einer schwedisch-kanadischen Studie würde der Verzicht auf ein Kind 58,6 Tonnen CO2 pro Jahr einsparen. Quelle Dingsbums Universität. Zum Vergleich, der Verzicht auf ein Auto wären 2,4 Tonnen. Also ihr sagt damit, wir können ohne, ruhig weiter ohne, Auto fahren. Ich meine, was ist das für ein Autofahrer? Fährt er einmal in der Woche am Samstag zum Bäcker? Fährt er, ist der Außendienstmitarbeiter? Bei den Kindertonnen sind da bestimmt schon Autotonnen mit drin. Ja, natürlich. Eins. Mindestens da ist wieder Auto alles mit reingerechnet. Du brauchst ein Auto für ein Kind, du brauchst ein Haus für ein Kind. Dann sind Autos vielleicht gar nicht das Problem. Weil das ganze Dorf mit Kinder. Scheinbar. Du weißt ja, man braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen. Darum ist der Unterschied. Das Problem ist aber doch auch, in Deutschland haben wir eine absolut fucking niedrige Geburtsrate. Das Lustigste kommt jetzt erst. Dass man sie noch gar nicht sehen kann. Die Frechheit kommt doch jetzt erst. Bis 2400. Pass mal auf, darum ist der Unterschied so groß. Die Studie kalkuliert mit ein, dass ein Kind weitere Kinder und Enkelkinder bekommt. Da müssen wir eine Regel vorschieben, Leute. Und das durchgerechnet bis 2400. Wir wollten eine schöne große Zahl. Ja, dann ist das doch ein ganzes Dorf. Ja, genau. Ist das nicht frech? Es ist nicht richtig ekelhaft. Ja, und vor allen Dingen, das ist ja auch so richtig so von wegen so, ja, wir müssen hier Milliarden von Menschen verschwinden lassen, weil wir sonst alle sterben. Oder wie? Ja, der Psycho-Dad sagt gerade auch im Chat, you are the carbon they want to reduce. Ja. Ne? Ihr seid der Kohlenstoff, den sie reduzieren wollen. Aber ohne Scheiß, also das wirklich so zu sagen, von wegen, ja, das Kind kriegt da noch mehr Kinder und das Problem wird immer größer und die Menschen... Und vor allem, wie gesagt, unsere Geburtsrate ist so niedrig, dass wir immer weniger werden. Aber... Ja, da geht es im nächsten Punkt drüber. Ich sehe das nicht vom zimbabwischen Staatsfernsehen. Ja, da geht es im nächsten Punkt drüber. Da wird es noch besser, nämlich. Vom indischen Staatsfernsehen oder vom nigerianischen Staatsfernsehen. Außerdem geht sie von einem hohen CO2-Ausstoß aus, wie wir ihn auch in Deutschland haben. In anderen Ländern mit weniger Industrie und Konsum ist er deutlich geringer. Deswegen hat zum Beispiel das hohe Bevölkerungswachstum in Nigeria kaum Auswirkungen auf die Klimakrise. Mit anderen Worten, POCs dürfen weiter Kinder kriegen, nur wir nicht. Wir kriegen zwar fünf Kinder und bei uns die Leute nur eins, aber das macht dann in 2004 Und wir nehmen auch in Kauf, dass die da halt dann... Dass sie dann Hunger leiden. Ja, genau. Das ist ja, aber das als Bestens. Das alles gut, weil... Ja. Das mal gelöst von diesen Problemen auch betrachten. Genau, also das ist wirklich so ein perfides Denken. Ich habe da ein Bild vor Augen. Ihr kennt doch wahrscheinlich noch diese schöne Werbekampagne, die Benetton früher mal gemacht hat, mit den verhungernden afrikanischen Kindern, wo die Fliegen auf den Augen rumlaufen und so weiter und so fort. Dieses Bild könnte man nehmen und sagen, das sollte euch als Vorbild dienen. Oder was? Also ich finde das so ekelhaft und pervertiert. Dieses Kind spart vorbildlich CO2 ein. Ja, weniger Industrie und Konsum. Das braucht man doch eh alles nicht, ne? Industrie und Konsum. Können wir nicht mehr so sein wie die armen Länder, wo die ihre Kinder nicht satt kriegen? Ist doch viel besser. Are they the bad guys? Genau, in diesen Volkswirtschaften sind die Kinder auch produktiv. Sie tragen zur Volkswirtschaft bei. Ja. Wirtschaftswachstum und so, ne? In den Minen. Nicht so faul in der Schule. Haben wir früher auch so gemacht. Warum machen wir das nicht wieder? Ey, nix gegen die Minen. Irgendwo muss das ja Zeugs für die Batterien ja herkommen, ne? Ja, die Batterien, die irgendwie auch... Ja, macht nur. Ist halt eure Idee, wie ihr das machen wollt. Ich kann ja eh nichts ändern. Ja, gehen wir kurz nach China. In China hat es sehr, sehr krasse Regenfälle gegeben, was für China an sich nicht ungewöhnlich ist. Der südliche Teil des Landes wird regelmäßig geflutet. Aber... diesmal hat es den nördlichen Teil des Landes erwischt, wo die normalerweise diese Fluten nicht gewohnt sind. Zwei Besonderheiten. Besonderheit Nummer eins, die chinesische Regierung hat natürlich damit so drauf reagiert, dass sie einen kompletten Nachrichten-Lockdown gemacht hat. Ne? Also Videos kann man sich hier im Ausland angucken. In China selber ist das alles ein bisschen schwieriger, an diese Informationen zu bekommen. Was natürlich besonders schwierig ist, weil es halt auch Meldungen gegeben hat, dass in bestimmten Landesteilen und Stadtteilen halt die Bevölkerung auch nicht gewarnt wurde vor diesen Sachen. Ja, das ist das Problem der Kommunistischen Partei. Und ein weiteres Problem der Kommunistischen Partei ist, dass die halt ja autokratisch entscheiden. Und die sind anscheinend in Panik geraten, weil westliche und südliche Teile der chinesischen Hauptstadt Peking sind unter Wasser gewesen und die Wassermassen sind bis ins Stadtzentrum vorgedrungen, bis zum verbotenen Staat und Platz des himmlischen Friedens und so weiter und so fort. Und da sind die Chinesen besonders drauf bedacht, dass gerade diese nationalen Monumente davor geschützt werden. Und wo die ersten Bilder angefangen haben zu kursieren, dass halt die Innenstadt halt auch geflutet wird, haben die die Notbremse gezogen und haben die Schleusen und andere Sachen geöffnet, dass das Wasser bloß an Peking vorbeifliegt ins etwas niedriger liegende, in die etwas niederliegende Stadt Suzhou, die halt bei Peking ist. Und ja, die Stadt ist komplett überflutet worden mit ihren 600.000 Einwohnern und die Leute haben vor Ort auch keine Warnung bekommen. Ja, das nur ein kleiner Befund aus China. Ja, aber die sind ja dann nicht überflutet worden, da ist halt nur viel Wasser. Ja gut, ich meine, die in der Stadt, die sind halt, ja, ich meine, die Schleusen sind absichtlich geöffnet worden, damit das Wasser dahin fließt. Und wenn der Reichstag in Gefahr wäre und das Kanzleramt, würde das hier ganz genauso laufen. Kannst aber von ausgehen. Jo, wahrscheinlich auch. Dann wird halt Kreuzberg geflutet oder Reinickendorf oder so. Tja, das ist halt die Kehrseite der Medaille. Viele Leute sagen, ja, China, modernes Land und guck mal, was für einen Wohlstand die haben und Wirtschaftswachstum und so weiter und so fort. Ja, das ist die Kehrseite der Medaille, neben so Sachen wie Xinjiang und so. Ne? Ich hätte noch eine Frage zu dem Ding davor. Wenn doch Kinder so schlimm sind und auch die Möglichkeit, Kinder zu zeugen, so schlimm ist und die Menschen in den armen Ländern aber viel weniger CO2 gebrauchen, wie rechtfertigen wir dann die massive Einwanderung von diesen Menschen in unser System, wo sie die gleichen Gelüste entwickeln, nach einem Privatauto, einer eigenen Wohnung und einer Waschmaschine und dem ganzen Kram. Ja, du musst das so sehen. Ja, bei Geburt wird dein CO2-Verbrauch festgesetzt von der Natur. Das heißt, wenn du da unten geboren wirst, kannst du hier machen, was du willst. Okay, das war natürlich jetzt sehr polemisch, aber ja. Ah, das ist aber eine gute, ja, das wäre eine gute Sache wegen der Privilegien auch, weißt du? Also, dass nur weiße Umwelt Sünder sein können. Da hätte ich, glaube, da ist für die Woken was drin an Argument. Außerdem ist diese Sache mit, dass Entwicklungsländer weniger CO2-Ausstoß produzieren würden, sehr mit Vorsicht zu genießen. Ja, vor allem wird da überhaupt nicht mitgerechnet, von wie viel niedrigerem Standard die Industrieanlagen in den Ländern sind. Ja, ja, und was auch die sonst einem, noch so alles so Sachen ausstoßen. Wie Umweltschutz und solche Sachen. Ja, ja, ich denke, doppelt so viel CO2 aus bei gleicher Leistung oder so. Da müssen wir uns auch eine Scheibe von abschneiden. Ja, oder halt noch irgendwelche Sachen, die wir hier schon lange filtern. Ne? Also ist halt die Frage, die vielleicht noch toxischer sind als das, was wir, ja, was da einmal kreist. Kohlekohletagebau in Nordafrika fördern. Mhm. Ja, sorry, dass ich hier, weiß nicht, von wem der Artikel war, aber das ging mir noch durch den Kopf jetzt. Ja, der Titel des Artikels, den wir da gerade sehen, der heißt, wir wollen, dass Deutschland zum Kaltwaschland wird. Und da geht es darum, dass hier die Aktion Hashtag wir drehen runter, die Deutschen dazu auffordert, mit 30 statt 60 Grad ihre Wäsche zu waschen. Und dieser Artikel, der geht in sowas von, der ist so deep, ja, der geht sowas von genau und intensiv darauf ein, warum man wie waschen sollte und warum das mit dem Wasser für Klimawandel wichtig ist und warum man dann sparen sollte. Und ihr könnt es euch nicht vorstellen, wie ausgiebig man sich darüber unterhalten kann. Dieser Artikel ist unglaublich lang. Es kommt allerdings nicht zur Sprache, warum jemand mit 60 Grad seine Wäsche waschen könnte. Nämlich, ich bin immer so, habe mal kurz überlegt und dachte, ja, wahrscheinlich macht man das, damit dann die Viren oder Bakterien irgendwie tot sind, ne, bei 60 Grad, soweit ich weiß. Jo. Da geht man aber mit keinem Wort drauf ein. Die Waschergebnisse werden rein per Augenschein beurteilt. Ansonsten hat man aber die Erfolgskontrolle zum Beispiel dieser Aktion, wir drehen runter, hat man extrem genau und akribisch irgendwie versucht rauszufinden, wie viel Wasser die Menschen jetzt sparen, vorher, nachher, so ungefähr. Aber wie gesagt, die Frage danach, wie das mit den Waschergebnissen ist und ob das dann ausreichend ist, auch wenn da jetzt die Viren, Bakterien nicht getötet sind. Kein und dann auch immer, Wort. Was würde das bringen? Was macht das im großen Bild? Der Planet wird gerettet. Das und sagen was, sie hier ne? irgendwo. Ja, aber sie sagen Jeff Bezos, was das bringt. Jeff Bezos hat immer noch eine Yacht, die an einem Tag mehr CO2 rausbläst als alle Waschmaschinen in Deutschland zusammen. Ich meine, wie lange wollen die uns noch mit so einem Kackdreck hier drum kommen? Ja, es ist so ein bisschen, ich mache irgendwas, wenn ich nichts machen kann oder so. Das suche ich mir halt irgendwie eine Beschäftigung oder so. Das ist wirklich ein Hammer, der Artikel. Allein von der Länge her habe ich noch nie gesehen, sowas, wie man sich so intensiv darüber unterhalten kann. 1,25 Grad Temperatursenkung sparen wir bis zu 100.000 Tonnen. Bis zu. Ja, das ist so wie der Rahmenvertrag. Bis zu 100.000 Tonnen. Wie viel ist das denn Kindern? Nee, du musst nicht mit Kindern alleine, sondern mit Enkelkindern und so mit beiden. Was meinte der mit 1,5 Grad? Und unserer Väter, Väter. Und ja, unserer Väter, Väter, Väter. Die allgemein gesenkte Temperatur. Also wenn in ganz Deutschland seine Waschtemperatur um 1,25 Grad sinkt. Ja, das klar. Ist das ist dieses 1,5 Grad Ziel, von dem wir so viel hören, ja. Ja. Ja, und warum nutzen wir nicht wieder kleinere Fernseher? Und diese Auflösung ist doch auch viel zu hoch. Und so ein schnelles Internet braucht doch kein Mensch. Und Autos, warum müssen die so schnell an einem anderen Ort sein? Reicht doch, wenn die 30 fahren. Ja, gut, ich meine, hat er seine Aktion denn schon auch bei den Großverbrauchern irgendwie gestartet? So Krankenhäuser und sowas? Gerade Krankenhäuser hätten sicher Spaß. Ja. Meine, gerade Krankenhäuser brauchen doch ihre Wäsche nicht mehr als 30 Grad waschen. Hallo? Ist doch Verschwendung. Muss man nicht. Wenn man in der Werkstatt arbeitet oder so mit Ölschmier, braucht man nicht. Ja, also ganz unironisch gesagt, klar, man muss nicht alles bei 60 Grad waschen, ja, aber ich habe gerade mal ein Beispiel gemacht, wie viel Folgekosten und gesundheitliche Schädigungen und andere Probleme hätten wir, wenn halt die Leute immer auf 30 Grad gehen würden. Ja, ich meine, die Wäsche wird vielleicht sauber, aber sie wird nicht keimfrei und nicht bakterienfrei. Boah, ne? Ja, denke ich mal, genau. Ja, kommen wir nach England. In England gibt es ja jetzt einen neuen Premier wohl, den Sunak. Und der macht jetzt mal kurz einen Prozess mit diesen ganzen Klimazielen. Hier heißt es zwar von der jungen Welt, die sind ja glaube ich auch ziemlich links, dass er die Ölmultis subventionieren würde, aber das halte ich ein bisschen hergeholt. Also dieses Projekt in der Nordsee, das hier noch steht, das Vattenfall stoppen wollte, das ist ja auch schon seit einer Weile im Gespräch, seit 2 Wochen oder so, dass wir damit nicht weiterkommen, weil es zu teuer geworden ist. Ja, und der Sunak macht hier jetzt noch ein paar andere Sachen, möchte wieder auf Atomkraft setzen, hat jetzt irgendwie, glaube ich, auch verschiedene Fossile zu Klima, wie soll man sagen, zu klimaneutral oder so erklärt, was natürlich Quatsch ist, aber man merkt halt einfach, da fehlt langsam der Drive von allen Ecken und eben in England auch. Glaube ich, vor allen Dingen, es funktioniert halt nicht. Ne? Ich finde, das war vor allen Dingen interessant, dass Sie hier auch von Lieferkettenproblemen sprechen, weswegen der Ausbau von irgendwelchen Offshore-Anlagen eigentlich nirgendwo mehr funktioniert. Und da wird ja mal wieder gezeigt, was sie halt nicht schreiben, ist, dass das ja halt wieder abhängig ist von diesem ganzen China-Kram, ne? Also von den ganzen seltenen Erden, dem ganzen Kram, ne? Wo sie ja nie drüber reden, dass diese wunderbare Klimarettungsgeschichte in anderen Ecken der Welt halt die Natur ruiniert. Und ja, richtig, man muss dazu fragen, was du. Alle möglichen Aspekte halt, die sich. Wie viele Ressourcen man verschwendet, um Ressourcen einzusparen, ne? Also ganz allgemein. Das ist schon ein bisschen komisches Verhältnis auch, ja. Den Ballon vorbeiziehen lassen, genau. Hätte ich machen sollen, habe ich aber nicht. Das ist Peter. Die Kolumne, die ich euch letzte Woche noch versprochen habe. Die ist schon ein paar Tage älter, also Anfang Juli, glaube ich. Mitte Juli. Aber Gendern ist für Rechte ein besonders billiges Thema, doch so oft unser Autor die Argumente kaputt piekst, irgendwer pustet immer wieder Luft in den Ballon. Die Genderblase macht mich müde, aber nicht die, an die Sie jetzt denken. Ich meine eine riesige Blase aus heißer Luft, die mir Migräne macht, nennen wir sie präziser die Anti-Gender-Blase. Anlass für meine Ermattungssymptome ist ein deutscher Stadtrat. Der hat auf Antrag einer deutschen rechten Partei seinen Behörden untersagt, inklusive Sprache zu nutzen, zu gendern. Wer genau sich wo darüber streitet, kann ich auf Bild nachlesen. Wer sich gerade frisch fühlt, ist austauschbar, denn der Anlass könnte ein anderer sein. Zum Beispiel eine Landesregierung oder ein regierender Bürgermeister, die sich zuletzt in ähnlichen Prestigeprojekten der Zeichensetzung betätigt haben, als gäbe es sonst nichts, um die Verwaltung zu beschäftigen. Ja, komisch, das frage ich mich auch immer, wenn ihr mit dem ganzen Gegender ankommt. Gibt es eigentlich sonst nichts. Aber Hauptsache gegen Gender positioniert. Kommt noch billiger als gegen Fußgängerzonen und Flüchtlingsheime. What? Teilt man das jetzt so ein oder was? Deine Idee ist billig, ja? Wenn du kein Flüchtlingsheim für 400 Leute in deinem 800-Leute-Dorf willst. Fußgängerzonen, Solche, meinst du wahrscheinlich diese tollen Experimente in der Friedrichstraße in Berlin damit? Hat ja super funktioniert, das Sperrholz. Wenn ich Umfragen und persönliche Gespräche aus den letzten Jahren richtig interpretiere, dann haben merklich weniger Leute ein Problem mit Frauenthemen als mit Gender. Haben bedeutend weniger Leute Vorbehalte gegen LGBT-Personen als gegen Gender. Stört es kaum jemand, dass man sich mit Familienpolitik beschäftigt, mit der Krise des Erziehungsberufs, mit ungesunden Schönheitsidealen, mit geschlechtersensibler Medizin, mit Girls' Day, mit häuslicher Gewalt, dafür umso mehr, dass man sich mit Gender beschäftigt. Und was ist noch einmal Gender? Der ganze, oh nein, dieses Gender-Diskurs ist kein Bläschen mehr, sondern ein schwerfälliger Ballon, der seit Jahren die Welt umkreist und circa alle 80 Tage irgendwo mit einem trägen Flump in den Feuilletons landet. Dann möchte man sich als Gender-Kolumnist jedes Mal dazu verhalten, das Ding wegkicken oder mit einem nadelspitzen Argument kaputtpieksen. Klappt aber nicht. Irgendwer pustet immer neue heiße Luft rein, zuvorderst die Rechten in Nord, Süd, Ost, West und Mitteleuropa. Die haben sich aus diesem Gender eine prächtige Hülle für redundantes Politikgelaber gebastelt. Da kommen dann wahlweise Ressentiments gegen westlichen urbanen Liberalismus, gegen Amerika, gegen das akademische Milieu und so weiter. Und wie immer zeigt uns Peter, wie man sich selber den Spiegel aufhört. Da bräuchte ich nur 2-3 Worte ändern und sofort hätte man eine Kritik daran, wie sich die Gender-Scheiße überall reindrückt und einen nicht mehr in Ruhe lässt und einem den Eskapismus genauso kaputt machen will wie das tägliche Leben. Müsst ihr nicht auch bei Rechtinnen sagen? Wer begeistert mitmacht, sind die SprachhüterInnen, Leute, die sonst beruflich Leuten vorschreiben, wie man zu reden hat und jetzt darüber schreiben, dass man Leuten nicht vorschreiben soll, wie man zu reden hat. Das ist ein so unfassbar dummer Absatz, dass ich den gar nicht kommentieren will. Und wer auch mitpumpt am Ballon, sind Progressive, die gerne not like other Progressive sein möchten. Haha, keine Sorge, so eine Gender-Socke bin ich nicht. Dazu kommen noch Ressentiments rein gegen Liberalismus, Amerika, das akademische Milieu, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Ich bin müde. Aber der Ballon kommt wieder, ich sehe ihn am Horizont. Ich habe das Kicken und Kaputtpieksen satt. Würde es helfen, wenn ich ihn einfach vorbeiziehen ließe? Das wäre schön. Mann, ist das literarisch, Alter. Boah, ey. Schon ein Brett, oder? Ja, schlecht, oder? Aber gut. Ja, aber ich meine, erst will man nicht unsichtbar sein, aber dann will man nicht, dass die Sichtbarkeit in irgendeiner Form von den Menschen kommentiert wird, ja, dass jemand Vorbehalte äußert, dass jemand einen gesellschaftlichen Diskurs anfängt. Das ist zu viel. Da muss man die Blase kicken oder pieksen oder keine Ahnung. Ja, ich habe es gelesen, jetzt habt ihr es gehört. Jetzt können wir alle irgendwie drüber wegkommen. Juhu. Ich bin mal wieder über eine Werbung gestolpert. Ich bin dann wieder Werbung gestolpert und dachte mir, bring ihn einfach mal mit. Können wir uns mal angucken. Ist, glaube ich, nur eine Minute lang oder so, der Film. Dachte ich mir so. 2,42, das steht. Dann können wir mal endlich erklärt, was das ist, feministische Entwicklung. Also für die, die uns nicht zuschauen, das läuft hier auf dem YouTube-Kanal des Entwicklungsministeriums. Mit weniger Abonnenten als wir. Frauen, Mädchen und LGBTIQ-Plus-Personen werden weltweit noch immer benachteiligt und diskriminiert. Durch Gesetze, soziale Normen, Praktiken und Rollenbilder. In einigen Ländern können Frauen nicht einmal ein eigenes Konto eröffnen, dem Beruf ihrer Wahl nachgehen oder Land erben. Gleichzeitig verrichten immer noch Frauen und Mädchen den Großteil der unbezahlten Pflege und Hausarbeit weltweit. Ja, es ist schlimm, die unbezahlte Pflege und Hausarbeit, ja. Ja, was machen die Männer in diesen Ländern? Irgendwo rumschütteln? In der Straßenecke und schangeln. Und ich meine, ist auch überhaupt nicht irgendwie so kolonialistisch, wie das sonst immer genannt wird, wenn man da hingeht und sagt, so übrigens, alles schön und gut hier, Eselsmilch oder Jackbutter oder was auch immer, alles schön, aber bitte, könnt ihr bitte mal eure Gesellschaftsmuster aufbrechen, damit ihr mehr wie wir seid, genau. Weil wir möchten das gerne, dass ihr mehr wie wir seid und den Grund haben wir nicht, aber es ist besser. Kommt ein bisschen scheiße rüber, finde ich. Der Grund ist, dass die allgemeine Ungleichheit nicht erträgt oder so. Hat vielleicht auch einen Anteil daran, wie Deutschland und Europa insgesamt zum Beispiel momentan in Afrika gesehen werden. Ne? Wenn man ihnen immer wieder gesellschaftliche Vorschriften machen will, aber der Erfolg, der dafür angeboten wird, vom Partner halt nicht, sich nicht einstellen. Ja, da ist dieses Ding mit der unbezahlten Care-Arbeit ja nochmal dämlicher. Was heißt denn bezahlen die unbezahlte Care-Arbeit? Das nigerianische Sozialministerium ja, in Zusammenarbeit mit der Amadeo Antonio Stiftung Nigeria, nehme ich an. Weit. Das schränkt ihre Chancen auf ein Einkommen, auf Bildung und auf Selbstständigkeit ein. Geschlechtergerechtigkeit macht Gesellschaften stärker. My body, my choice, ja. Das sagen die bestimmt auch alle da in diesen Ländern. Ja, und dass die Gesellschaften dadurch stärker werden, das ist aber auch nur jetzt irgendwie hergeholt, ne? Da kann man keinen Nachweis für oder sowas, glaube ich. Ja, und vor allem, was die Gesellschaften auf gar keinen Fall stark macht, ist irgendwie Freiheit, ne? Irgendwie wirtschaftliche Freiheit oder so Unternehmertum oder solche Dinge, ne? Das macht ja, auf gar keinen Fall stärker, ne? Weil da gibt es ja dann Unterschiede und so, ne? Also es ist zwar das Ding, was am besten die Leute aus der Armut hebt oder so, aber da haben wir ja nachher Unterschiede, ne? Das geht ja gar nicht. Na, wir haben hier ein Gleichheitszeichen, soziale Gerechtigkeit und so. Das wird sie alle retten. Wenn Frauen gleichberechtigt sind und gleiche Verantwortung tragen, gibt es weniger Armut, weniger Hunger und mehr Stabilität. Frauen und gleiche Verantwortung tragen. Und das kommt aus dem Ministerium mit der Dame, die hier den Solarfahrradweg eingeweiht hat, der kurz danach in Flammen aufgegangen ist. Ja. Gleiche Verantwortung. Nee, Macht ohne Verantwortung, das wollt ihr doch. Und Mädchen sind daher wichtige Akteurinnen für nachhaltige Entwicklung. Das Bundesentwicklungsministerium trägt dazu bei, ihre Rechte zu stärken, ihren Zugang zu Ressourcen zu fördern und ihre Repräsentanz in politischen Entscheidungsprozessen zu verbessern. Wir haben eine Quote diese Länder oder was? Ihr kriegt Förderung oder sowas, aber nur, wenn ihr dann dafür sorgt, dass 50% Frauen im Parlament sitzen. Super sympathisches Auftreten. Ja. Auf der Weltbühne, also. Fast so gut wie unsere Außenministerin. Ja, die macht das ja genauso. Ja, eben. Tja, rechte Ressourcenrepräsentanz. Die wollen also, dass die Rechten mehr Ressourcen haben und Repräsentanz, oder wie? Ja, das ist der Begriff Rechte, der muss auch irgendwann durch was ersetzt werden, was irgendwie. Das geht so nicht weiter. Rechtsstaat. Gesetze. Tja, Privilegien plus, oder wie? Ja, das ist gut. gut, Chris. Du denkst in die richtige Richtung. Die kann man nämlich auch aberkennen dann mit einem Social Credit Score. Da bist du nicht mehr Privileg plus, da bist du nur noch Privileg. Und wenn du bis hinten in den Anschlag reinkriegst, kannst du sogar Privileg plus schaffen. Triple A Burger. Muss ich nicht morgens aber dunkel anmalen. Als Auflage vom Staat. Mit der feministischen Entwicklungspolitik engagiert sich das BMZ für die Aufhebung diskriminierender Gesetze. Tolle Musik, und die oder? Rechtliche Stärkung von Frauen. Alter, die Musik. Ich war nicht schnell genug an der Maus. Ich wollte auch gerade schon sagen, was ist denn das hier? Ja, es ist alles so traurig oder so. Oh Gott. Und schön halt. Alles ist so beliebig geworden. Das Entwicklungsministerium setzt sich dafür ein, dass Frauen und Mädchen besseren Zugang etwa zu Land und Krediten erhalten, aber auch zu guten Arbeitsplätzen, Gesundheitsdiensten und Bildung. Und es macht sich dafür stark. Gute Arbeitsplätze, ja. Aber die dürfen dann da auf dem Land nur mehr Familienhäuser bauen. Nicht, dass die auch so anfangen wie hier und da einfach für ihre Familie was machen. Die brauchen gute Arbeitsplätze, ne? Und Kita-Betreuung wahrscheinlich. Oh ja, genau. Mann, ey. Ja, sicher, am besten, ne? Mit der Zusammenhänge. Frauen in neue Jobs, Zukunftsbranchen und Entscheidungspositionen zu bringen. Gleichberechtigte Teilhabe fängt mit Rechten an. zum Beispiel mit dem Recht auf körperliche Selbstbestimmung. Ja, und dazu zeigt er jetzt ausgerechnet die Muslime, ja. Zu dem Recht auf körperliche Selbstbestimmung. Purer Cringe. Nur wenn Frauen selbst entscheiden können, ob und wann sie schwanger werden, haben sie die Chance, die Schule abzuschließen, einen Beruf zu ergreifen und selbst Geld zu verdienen. Wirtschaftliche also der Unabhängigkeit Körper ist ja kein Motor oder so. Kann man ja nicht ganz genau bestimmen, wann man jetzt schwanger wird oder nicht. Also auch wenn man das wollte, kann man das nicht. Und wenn man alle Freiheiten dazu hat, kann man es trotzdem nicht. Ja gut, okay, aber das außen vor suggerieren sie ja. Hier natürlich, dass der Mann entscheidet, wann die Frau schwanger wird. Also, ja, das zum Beispiel. Und dann halt auch so Sachen wie, also ich meine, wenn die da wirtschaftlich eh nicht so stark sind, was sollen denn die Frauen jetzt auch noch arbeiten? Das bringt doch überhaupt nichts. Ja. Nee, keine Industrie oder irgendwie sowas da ist, ja. Warum geben wir Millionen, Milliarden im Endeffekt für so einen Schnickschnack aus? Also, nichts gegen Gerechtigkeit in den Ländern, aber das ist doch wie Don Quixote. Damit die er reitet da hoch und ficht ein Gefecht mit den Windmühlen, dann reitet er wieder weg. Und in dem Land ändert sich nichts, außer dass die Machthaber um 200 Millionen reicher sind. Diese wunderbaren Sozialistenfäuste hier, ne, die sind auch total demokratisch und so. Jo. Vote. Sozialistenfaust, ja. Ermöglicht ihnen, sich am gesellschaftlichen Leben zu beteiligen, ihren Anliegen Gehör zu verschaffen und Politik aktiv mitzugestalten. Das Entwicklungsministerium wird daher bis 2025 über 90% aller Mittel für Vorhaben einsetzen, die die Gleichstellung der Geschlechter voranbringen. Also alles. Ja, was? Absolut alles. Nichts anderes. Was? Sonst nichts. Weil Scheiß auf die Leute Tür verhungern, ist das irgendwie eher zweitrangig. Hauptsache Feminismus oder was? Ja, ihr die unbezahlte Care-Arbeit. Hallo. Ihr seid die letzte Generation. Ja. Fast alles. Ja, die Beinstellung über alles. Voraussetzung. Feministische Entwicklungspolitik ist keine Politik von Frauen für Frauen. Nein. Feministische Entwicklungspolitik fördert globale Gerechtigkeit. Gerechtigkeit. Wohlstand und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und Wohlstand und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Lüge. Das fördert Feminismus. Mhm. Wohlstand und gesellschaftlicher Zusammenhalt. Ich meine, ja, gesellschaftlicher Zusammenhalt durch, ihr macht unbezahlte Arbeit und ihr dürft keine Bildung und ihr müsst hier nur Gebärmaschine sein und gesellschaftlicher Zusammenhalt. Und ja, wie viele von euch sind überhaupt hier im Parlament und ihr habt hier überhaupt gar nicht die Berufe hier, da steht aber hier auf meinem Blatt, dass ihr das jetzt alle machen müsst und gesellschaftliche globale Gerechtigkeit. Atomisierung des gesellschaftlichen Zusammenhalts wird es besser treffen. Davon profitieren alle. Die deutsche Entwicklungspolitik setzt sich für soziale Gerechtigkeit und ein Leben in Würde in einer intakten Umwelt ein. Ja, bist du Bescheid, dafür geben wir das Geld aus. Vom Entwicklungsministerium. Aber im Inland dulden sie Marxloh oder Neukölln oder so. Da ist auch keine intakte Natur und sicheres Leben. Ja, das Entwicklungsministerium ist, was du. Ja, was liegt ja auch in Deutschland daran, dass die Leute hier einfach nicht wert genug geschätzt werden. Weißt du, wie die Logik läuft? Sonst wäre doch alles bestens. Ich weiß nicht so genau, wie die Logik läuft, aber ich sehe, dass das viel, viel Quatsch ist. Dass das nicht sehr logisch ist eben. Ne? Da haben wir auch den Regenbogen, ne? Weil, wie wir alle wissen, ist ja auch der Regenbogen in allen afrikanischen Ländern auch enorm wertgeschätzt. Die Woche war übrigens auch Eritrea-Festival in Göteborg, glaube ich. 50 Verletzte, weil Demonstranten auf das Gelände eingedrungen sind und dort mit Eisenstangen und Stichwaffen gegen die Feiernden da vorgegangen sind. Also die gleiche Geschichte wie in Gießen, nur dass die schwedische Polizei nicht so viel Glück hatte, die Gruppen auseinanderzuhalten. Müssen wir uns dran gewöhnen, ist Teil unserer Kultur als Einwanderungsland, nehme ich an. Gefördert von ihrem BMZ.de. Ich könnte wetten, dass die in Eritrea auch Geld an die Regierung weitergeben. Ja, auf jeden Fall 95% für gendersensible Projekte. Du weißt Bescheid, ne? Gendersensible Munitionsaufteilung oder so, wie letztes gehört. Ich weiß nicht, ob es Ukraine war oder woanders. Steht dann, ist da ein Symbol auf der Patrone oder was? Ja, dürfen nur kleinere oder so oder weniger Kleinwaffen, nehme ich mal so an, weil mit Kleinwaffen werden ja Frauen umgebracht. So habe ich das mal gehört. Whatever, nächste Thema, komm. Ja, jetzt ein wenig intellektuellen Durchfall. Also diese hegemoniale Whiteness wird ja feindselig in zwei Richtungen. Einerseits natürlich gegen People of Color und Black People, so, because they're not white, so. Yeah. Und dann aber gegen Jews, die sich auch dagegen entscheiden, quasi das Projekt der hegemonialen Whiteness mitzumachen. Denkst du, dass sie im Prinzip euch dann Whiteness geopfert haben? Ja, absolut. Ja, krass, ich glaube, es ist tatsächlich so, dass Whiteness der Jewish Community at large, aber auch jeder einzelnen jüdischen Person angeboten wird. Und eine jüdische Person, die das halt ablehnt, wird dadurch halt noch mehr zum Feindbild. Verstehe. Was? Die hegemoniale Whiteness wird der feindselig in zwei. Hegemoniale Whiteness. What? Ja, der Hegemon. Tja. Ja, also der Herr, der was von hegemonialer Whiteness und so ein Zeug erzählt, hat sich herausgestellt, der ist gar nicht jüdisch. Der hat das nur behauptet. Ja, wenn er das wäre, dann wüsste er ja auch, dass das Quatsch ist, ne? Dass man da nichts angeboten bekommt, ob man dunkel oder hell sein möchte oder so. Mein Gott. Ja, weil die möglichen Leute waren halt riesen Fans von denen, weil er halt, wie wir ja schon gesehen haben, den progressiven Quatsch halt verzapft. Ist das dieser Wolf oder was? Wie der heißt? Ein Schafspilz? Keine Ahnung. Nee, es gab doch irgendeinen Journalisten, der die ganze Zeit irgendwie geflext hat mit jüdischen. Ich sehe nur Themen, dieses eine Foto von dem die ganze Zeit, aber ich weiß nicht, wie der heißt. Kann sein, dass es der ist. Ja, aber gut, mal wieder einmal beim Lügen erwischt war. Beim Bullshit-Quoten. Grüße gehen raus an Rachel Dolezal und wie hieß der andere? Der andere? Na, es gab doch diesen einen Typen, der immer behauptet hat, er wäre schwarz. Kurze Haare. Achso, Sean King. Sean King, genau. Und ich dachte, Jussi Smollett oder so. Nee, Jussi Smollett war der Typ, der erfunden hat, dass er von irgendwelchen Rassisten. Der die bezahlt hat. Ach ja, okay. Naja, der halt extra Leute angeheuert hat, um Angriff auf ihn vorzutäuschen, den er Rassisten in die Schuhe schieben kann. Ja, und hier haben wir die Höllenaufsicht, die sagt, was die NZZ via Lukic, das ist hier einer von der FDP, grünen Zeitgeist nennt, betrifft unisono die bedrohte individuelle Freiheit. Echte Liberale kämpfen da vorn mit und es sagt viel über sie aus, wenn sie es nicht tun, wenn sie es nicht nur nicht tun, sondern sich aktiv Gender, Klima, Queer entgegenstellen. Und er hat hier geschrieben, NZZ meint Gender, Klima, Queer in Deutschland dominiert die grüne Zeitgeist. Die Mehrheit der Deutschen denkt anders. Genau, das hatten wir ja letzte Woche, glaube ich, auch, den Artikel. Und dann haben wir hier einen Hocker, der ist auch von der FDP in Niedersachsen und Bundestagsabgeordneter. Und der sagt, es riecht nach Elfenbeinturm, wenn man Diskrepanz zwischen Zeitgeist und Prioritäten der Mehrheit der Gesellschaft arrogant wegwischt. Die heißen Inflation, Angst vor sozialen Abstieg und Altersarmut und eben nicht Gender und Queer. Das Ergebnis dieser Arroganz ist gerade der Aufstieg der AfD. Ja, ja, und vor allem steht Mareile halt in dem defekten Aufzug im Elfenbeinturm im Erdgeschoss und rein, weil der nicht losfährt. Und tut aber, also es ist so krass, wie Menschen sich komplett einer Sache unterwerfen, um irgendwie Karriere zu machen. Schon verrückt. Und ich habe Herrn Merz und ich muss gleich voraussagen, das wurde mir, also der Dietmar Bartsch hat das gefunden im Endeffekt. Bei dem habe ich das zuerst gesehen, aber ich habe mir das Original nochmal rausgesucht und der hat hier Zitate irgendwo gebracht bei Merkur.de, die hier bei Twitter einfach nochmal dargebracht wurden. Eine Leistungspflicht folgt dem Prinzip fördern und fordern. Die Bundesregierung fördert sehr viel. Fordern hieße, diejenigen, die arbeitsfähig sind und Steuergeld von der arbeitenden Bevölkerung erhalten, müssen einen Beitrag leisten, wenn sie gefördert werden möchten. So, das ist das Erste, das ist normal. Und jetzt kommt, Steuergeld. Jetzt kommt, passt mal auf. Er schreibt, die Union steht ohne Wenn und Aber zum Sozialstaat, aber der lässt sich nicht aufhalten, wenn immer mehr Leistungen versprochen werden, ohne eine Gegenleistung zu verlangen von denen, die arbeiten können. Ja. Also ohne Wenn und Aber, aber wenn, ja. Und das hat das Team Merz getwittert oder wofür steht das TM? Das TM oder ist das Skeptiker TM? Nee, das steht für Team Merz, aber halt eben aus dem, was er in Merkur da irgendwie im Interview gesagt hat. Oder so. Also wenn er von Fördern redet, dann glaube ich nicht, dass er den normale Sozialhilfe meint, sondern eben einer, der gefördert werden muss, trotzdem er arbeitslos ist. Also der stellt da irgendwie nicht die Sozialhilfe in Frage oder so, der Merz, ne? Dass das mal klar ist, ne? Klar, Steuergelder. Kann auch sein, dass sich der Bartsch deswegen daran stört. Ja, aber ich fand einfach nur dieses, die Union steht ohne Wenn und Aber, wenn, ist halt wunderschön. Also, ach so, ja, stimmt. Das ist mal so ein richtiger, na, ich mag aber ja sowieso wenn. Dieses ganze hier. Hier könnte man analog zu es menschelt sagen, es wieselt. Ja, ach Mensch, wie hast du das Wort? Was ich suche. Sophismus, genau. Das ist ja alles immer ne, diese Redekunst, die unsere tollen Politiker ja besser beherrschen als alles andere. Na, wenn die so viel sich mal umgucken würden, was alles passiert, wie sie an ihrer Redekunst feilen, dann hätten wir, glaube ich, viel weniger Probleme. Na, und dann so eine Scheiße, dämliche Redewendung ohne Wenn und Aber. Und der nächste Satz beginnt mit Aber und dann kommt ein Komma und dann kommt Wenn. Ja. Und wie immer lässt er halt auch die größte Bedrohung des Sozialsystems halt raus, ne? Also dadurch, dass wir immer mehr Leute importieren, die hier nur zum Teil Arbeit finden, belasten wir das immer weiter. Und immer weiter. Ich fand es auch lustig, dass er sagt, ja, die Leute werden mit Steuergeld gefördert. Ja, steuerliche Zuschüsse, sonst haben wir ja doch die Umlage aus dem Sozialsystem. Und er zählt das mittlerweile auch als Steuer. Also, und wenn es für die einen das Wieseln gibt, gibt es für die anderen halt die leeren Phrasen. Unsere Politiker sind momentan mit Inhalten in ihren Aussagen komplett auf Kriegsfuß. Ob das jetzt eben das Wischiwaschi vom Herrn Merz war oder hier in dieser Glosse fast schon aus dem Fokus ein Interview, das die Frau Lang gegeben hat, und zwar zur Wirtschaftspolitik. Okay, und zwar hat sie das Interview der Bild am Sonntag gegeben zur Wirtschaftspolitik. Und ich gebe einfach, ich sage nur, ich lese nur die Phrasen vor. Wir brauchen eine Investitionsagenda für Deutschland, damit Deutschland eine Top-Adresse für die Wirtschaft bleibt. Ja, super. Klasse. Das ist schon vergangen oder so. Das heißt, Investitionen in unser Land, in Bahn, Kitas, Digitalisierung, Unterstützungen für die energieintensive Industrie in Deutschland und Anreize für internationale Unternehmen, ihre Standorte in Deutschland anzusiedeln oder auszubauen. Das ist so leerer Scheißdreck. Das ist so, ja, okay, was fällt uns denn ein, was wir machen könnten? Und das kommt dann raus, wenn du die Studenten im ersten in der Einführungsveranstaltung fragst. Genau das Niveau. Wenn die Wahl darin besteht, entweder Geld auszugeben oder den Wohlstand in diesem Land zu gefährden, werde ich mich für Ersteres entscheiden. Lehrer geht's nicht. Da ist nichts drin, gar nichts, null, kein Inhalt, kein Durchblick im Thema, auswendig gelernte Sätze. Wollen wir was Gutes machen? Ja, wenn wir was Gutes machen wollen, dann müssen wir erst was anderes Gutes machen. So antwortet die ungefähr immer, ne? Die Erneuerbaren bauen wir mit Tempo aus, aber es wird noch ein paar Tage dauern. Bei erneuerbaren Energien werden wir gegenüber anderen Standorten mit mehr Sonne und Wind Nachteile haben. Energie wird in Deutschland... Ach nee, das hat gar nicht sie gesagt, das ist jemand anders. Bei erneuerbaren Energien werden wir gegenüber anderen Standorten mit mehr Sonne und Wind Nachteile haben. Energie wird in Deutschland voraussichtlich dauerhaft teurer sein als anderswo. Das ist nämlich auch so ein Teil der Wahrheit. Hm. Wir erleben ein internationales Wettrennen um die besten Standortbedingungen. Deutschland darf hier nicht an der Seitenlinie stehen, sondern muss vorne mitspielen. Ne? Ja, auch widersprüchlich, ne? Geht's noch leerer, Ricarda? Geht noch mehr auswendig gelernte Kalendersprüche? Dass Deutschlands Wirtschaftswachstum ins Stocken gerät, während es woanders wieder bergauf geht, darf uns alle nicht kalt lassen. Ne? Ja. Die Grüne für Wachstum jetzt plötzlich, oder was? Das ist das Niveau einer Parteivorsitzenden in Deutschland im Jahr 2023, wenn sie was zur Wirtschaft sagen wollen. Leere Allgemeinplätze. Ja, und das Geld anderer Leute. Nichts. Ne? Einfach mehr vom Geld anderer Leute ausgeben. Ja. Weil dann wachsen wir ja. Und das geht uns ja auch nie aus. Und natürlich für unsere Superprojekte. Weil die, und die, was hat es in der Bild noch geschrieben? Oder im Interview gesagt? Irgendwie, ja, der Strom ist teuer, aber das wird sich ja bald ändern. Wenn wir nur den Ausbau vorantreiben. Ja, ein paar Jahre, ein paar Tage, je nachdem, was das ist. Und da hast du im Vergleich diesen Junge Welt oder was das da war, Artikel von vorhin mit den Offshore-Anlagen und so, was alles nicht gebaut wird, weil sie sagen, geht nicht. Ja, weiß sie nichts von. Will sie auch nicht wissen, will sie auch nicht. Ja, ja. Reagiert sie nochmal anders drauf. Mit anderem Gequatsche wahrscheinlich. Ja, und so ist es auch im Allgemeinen im großen Teil, dass Deutschland zwar wirtschaftliche Schwierigkeiten hat und auch irgendwie in andere größere Schwierigkeiten hineinläuft, Entscheidungen nicht gefällt werden, die wichtig wären. Und wir stattdessen über ja, Gender und sonstige linksgrüne Luxusdebatten uns austauschen. Ja, es ist ja richtig. Ne? Es gibt ja verschiedene Themen, ob es jetzt der Friseur, der Fotograf ist oder die Maskenbildnerin oder eben, keine Ahnung, der Blödsinn mit den Heizungen oder so, ob das wirklich so relevant ist. Wenn man dann am Ende doch nur 1,4% vom CO2 damit einspart oder so, ist ja auch fraglich zum Beispiel. Ne? Ja, und so labern wir uns eben rund, ohne zu merken, dass ringsherum die Welt in sich zusammenbricht. Fand ich ganz gut, die Analyse von Herrn Reitz. Und irgendwann ist das Land dann komplett rundgeleckt. Und dann wollen wir ja, irgendwann, weg. Ja. Ne? Ja, es kommen vor allem ja noch ein paar Sachen, was manche Leute noch nicht so ganz auf dem Schirm haben. Ja, wir CO2 haben halt auch noch ein paar Folgen von den Corona-Wirtschaftshilfen, die sind auch noch nicht so ganz ausgestanden. Stichwort Mehrwertsteuererhöhung bei Restaurants zum Beispiel. Ne? Steht ja jetzt an. Tja, what if Germany stopped making cars? Kommen wir kurz zur Autoindustrie. Ja, sieht generell relativ schlecht aus. Volkswagen hat ja einige Warnsignale von sich gegeben und hat einige zukunftsweisende Joint Ventures mit chinesischen Firmen jetzt bekannt gegeben und durchgesetzt, die den Charakter des größten deutschen Autobauers verändern werden. Generell ist es im Endeffekt so, dass perspektivisch immer weniger in Deutschland produziert werden wird und auch Forschung und Entwicklung von VW weggehen wird zu anderen Unternehmen. Im Endeffekt hat VW jetzt Teile von der Softwareentwicklung, die sie vorangetrieben haben, komplett aufgegeben und kauft jetzt komplett fremd ein bei chinesischen Firmen. Und perspektivisch werden die ihre Elektroautomodelle beispielsweise von dem chinesischen Elektrobauer XPeng quasi bauen lassen und dann nur quasi den VW-Style hinzufügen. Audi hat auch schon angekündigt, die werden Ähnliches machen mit SAIC. Und ja, das läuft im Endeffekt darauf hinaus, dass Volkswagen perspektivisch in den nächsten Jahrzehnten den Weg gehen wird, wie den viele andere Unternehmen auch gegangen sind. Reines Markenverwertungsunternehmen, Produktion komplett outgesourced und die wird dann natürlich auch nicht mehr unbedingt in Deutschland stattfinden, was mit den ganzen Zuliefererfirmen, die wir in Deutschland haben, natürlich ein Problem darstellt. Aber Onkel Preis, wofür brauchen wir dann denn die Fachkräfte? Ja, die werden umverteilt. Ja, also in dem Artikel stehen noch sehr viele andere Sachen. Es ist ein Artikel vom Economist und ich meine, man muss es im Endeffekt sagen, es ist mehr oder weniger der Abgesang auf die deutsche Automobilindustrie. Das Einzige, was diese ganze Entwicklung jetzt noch ein bisschen bremst, sind die starken Verpflichtungen des VW-Konzerns mit dem deutschen Staat, ne? Niedersachsen. Wobei die Sperrminorität von denen vielleicht nächstes Quartal schon so verwässert ist, dass sie gar keine Rolle mehr spielt. Anderes Thema. Dass halt ja ein Drittel aller Gewerkschaftsfunktionäre in Deutschland bei der Automobilindustrie arbeiten. Soll ja wohl noch Produktion in Europa geben, aber die ist dann vielleicht nicht mehr eben von einem deutschen Hersteller oder so. Ne? Ja, der Punkt ist einfach der, man wird nicht die chinesischen Teile hier in Deutschland fertigen. Das wird man, das wird nicht passieren. Und wenn jetzt alles bis aus, dass die externe Karosserie zugekauft wird von externen Firmen, ja, gut, dann kommt vielleicht das, dann kommt der Rolling vielleicht hier nach in Deutschland an und hier wird die Karosserie nochmal drauf gehämmert, aber damit können wir nicht 5% unseres Bruttoinlandsprodukts erwirtschaften. Und damit können wir auch nicht 300.000 Leute mit Jobs versorgen. Hochbezahlten Jobs. Ja, also die Entwicklung. Ich hätte ursprünglich gedacht, das läuft andersrum, dass irgendwie VW hergeht und sich irgendwann mal einen größeren Elektroautohersteller schnappt einfach und dann, ja, da. Ja, und das ist genau, das ist genau der Punkt. Passiert, ne? Damit haben alle gerechnet, aber VW ist mittlerweile so stark ins Hintertreffen geraten in sehr vielen Forschungs- und Entwicklungsbereichen, dass sie das nicht können. Das Einzige, was sie jetzt können, ist auf andere chinesische Unternehmen wetten und da mit Minderheitenbeteiligung einsteigen und hoffen, dass sie jedes Jahr ein paar Prozent mehr kaufen können irgendwie, um das dann irgendwie in ihren Konzern vielleicht irgendwann mal zu integrieren. Aber ja, ob das jetzt funktioniert, ist eine andere Frage. Ich will diese Geschäftsstrategie jetzt tatsächlich gar nicht verurteilen, weil der Konzern muss ja irgendwie weiter bestehen. Die sind ja nur daran interessiert, wie überleben wir, wie führen wir unser Geschäft weiter. Und die letzten Entscheidungen, die da getroffen sind, kann man nicht anders interpretieren, außer es ist nicht mehr möglich in Deutschland. Mit der Einführung des E-Käfers wird das alles in Ordnung kommen. Fuchskäfer. Fuchs-E-Käfer. Tja. Die Vorgesellschaft Ökowohl trennt sich mit sofortiger Wirkung von ihrem Firmengründer Alfred Plato. Ja, das ist nur ein kleiner Callback zu einer Story, die ich mal hatte. Es gibt ja die Vorgesellschaft Ökowohl, die in grüne Investments, in Anführungszeichen, investiert. Und einer der Gründer und einer der Chefs hatte sich halt mit der letzten Generation solidarisiert und hat gesagt, wir bezahlen eure Rechtsgebühren. Und das hat dazu geführt, dass einige Kunden sich von Ökowohl abgewendet haben. Und das hat jetzt Konsequenzen. Die Fondsgesellschaft trennt sich mit sofortiger Wirkung von ihrem Firmengründer Alfred Plato. Ja, einfach nur ein bisschen Schadenfreude meinerseits. Ne? Apropos Schadenfreude meinerseits. Berlin. Ja, nee, Schadenfreude hat bei den, bei den Vorgängen im Görli eigentlich schon keinen Platz mehr. Also was da passiert ist, ja. Jetzt haben die Berliner Politiker aber eine Idee, wie man dem beikommen kann, damit junge Frauen dort halt nicht mehr Opfer von Gruppen junger Dealer werden. Und zwar will man den Görli nachts einzäunen und nachts schließen, so rum. Und man möchte ihn einzäunen und nachts soll der dann geschlossen werden. Aus Sicht der Polizeipräsidentin von Berlin, Barbara Slowik, die Situation vor Ort wird sich allein durch polizeiliche Maßnahmen nicht dauerhaft verbessern, sagt sie. Finde ich schon so einen Satz, wo ich mich frage, starker Staat, irgendwie Staatsorgane und so, die sind nicht in der Lage, dauerhaft die Lage in einem Park zu verbessern. Warum? Und das liegt natürlich nicht an den Polizisten oder an den Leuten vom Ordnungsamt oder so, sondern daran, dass sie einen Maulkorb haben. Weil diese Zustände, wisst ihr noch, diese Story, wo der Typ irgendwie mit Farbe im Görli so Kreise auf den Boden gesprayt hat und gesagt hat, da dürfen dann die Dealer stehen, irgendwie, damit irgendwie ein bisschen Ordnung in dem Park ist. Man will den Park zumachen, schließen abends, ja. Dann stehen die Lieder eben vor der Tür. Und die Frau Slavik sagt weiter, alle zuständigen Behörden, aber auch die Zivilgesellschaft sind gleichermaßen gefordert. Also die Zivilgesellschaft soll das irgendwie gerade rücken, dass man Bürgerwehrgründe aus anderen Ländern importiert hat, die was dann sollen die NGOs denn da dealen und sich an... eine Bürgerwehr, wir brauchen eine Bürgerwehr. Na, die NGO könnte halt zum Beispiel sagen, man soll nicht nach den Vornamen von denen fragen oder sowas. Also die werden dringend gebraucht. Ja, ich sag's ja nur, weil Zivilgesellschaft heißt ja NGOs. Zivilgesellschaft heißt ja nicht irgendwie Bürger oder so. In der Nacht sind alle Dealer grau oder was soll ich hier. Ist das mehr so eine Awareness-Truppe oder so, ja? Awareness-Macht. Notwendig ist aus der Sicht. Was ich faszinierend finde, nur so ein kleines Detail. Alleine im Görlitzer Park passieren genauso viele oder werden genauso viele Straftaten gemeldet wie in allen anderen Parks Berlins zusammen. Wow. Notwendig sind aus der Sicht von der Polizeipräsidentin dringend städtebauliche Maßnahmen, tragfähige Konzepte für Beleuchtung, Müllentsorgung, Toilettenspielplätze, um den Girlie für alle als sichere Grünanlage zu nutzen. Ich meine, erst macht ihr den Park zu einem absoluten Drogenloch und lasst das einfach laufen. Und dann glaubt ihr irgendwie, wenn ihr da ein paar Toiletten aufstellt und die Spielgeräte neu streicht, kommen auf einmal wieder die Leute in den Park oder was? Seid ihr komplett bescheuert? Nee, du musst schon die Gefahren da weg auch. Ne? Gleichzeitig ist Sozialarbeit für die Drogen- und Obdachlosenszene erforderlich. Okay, du schickst dann da den Streetworker hin, damit ich... Ja, Fakt ist, dass man solche Szenen eigentlich nur verschieben, verdrängen kann an andere Orte und wenn sie das da nicht akzeptieren oder in den Griff kriegen, dann kriegen sie es woanders auch nicht in den Griff. Ja, aber das habe ich in den 80ern hart gelernt. Die haben damals in Frankfurt so aufgeräumt, als es mit den Banken losging und haben die Leute in die Randvororte praktisch, also in die Gemeinden außerhalb von Frankfurt verdrängt. Ja, bei uns haben sie auch hatten wir auf einmal eine offene Drogenszene im 40.000 Euro Einwohnerort. Ja. War eine super Idee. Ja. Aber ich meine, da sind es doch zum großen Teil, ich meine, da liegen, man könnte, diese Leute könnten schon lange hinter Gittern sein, wenn da in irgendeiner Form oder auf dem Weg in ihre Heimat, weil die tragen hier nichts bei. So böse das mancher woker Mensch da draußen vielleicht findet, aber ein Drogendealer, der am Girlie steht, der trägt nichts bei uns. Und wenn er keine Aufenthaltsgenehmigung hat, sollte er nach Hause fahren, bevor er Kindern Drogen verkauft. Er konsumiert und zahlt Mehrwertsteuer, sagen wir mal so, aber das ist natürlich auch nicht so der, Bringer. Ne? Ja, das ist ja voll das Plusgeschäft. Ja, genau. Das Krokodil, ja. Ja, wenn sie jetzt wenigstens hergehen würden, würden die beobachten und dann die Dealer der Dealer irgendwie und die Oberdealer dann nicht mal. Aber das ist ja nicht der Fall. Das ist ja nicht der Fall, die lassen das einfach laufen. Ne? Ja, das ist ein bisschen komplizierter. Das haben sie ja mal gemacht. Allerdings ist diese Sonderansatztruppe dann quasi wieder aufgelöst worden, weil die haben sich so komischer Praktiken bedient wie Racial Profiling und haben halt die falschen Leute kontrolliert auf Drogen und das ging ja gar nicht und deswegen musste diese Sache wieder aufgelöst werden. Ich meine, hatten wir doch vor 2 Jahren war das, glaube ich, ne? Ich weiß es nicht genau, ja, wenn du so das genau weißt, dann noch, ja, kann es schon sein. Traue ich denen zu, Logo. Könnte auch länger her sein. Ich meine, Görlitzer Park ist ja nicht seit gestern das Problem, ne? aber wie gesagt, dass sie jetzt wirklich sagen, nachts schließen, das wurde früher immer total ausgeschlossen. Nein, wir sind eine weltoffene Stadt und das kann doch nicht sein. Wir müssen andere Lösungen finden. Oh, anscheinend finden die keine anderen Lösungen, ne? Und das ist, das kann man nicht anders interpretieren als eine Kapitulation nicht vor der Situation. Wir wollen auch nicht einfach. Wir wollen es nicht. Ne? Ja, das ist wie Freibäder schließen und das Problem nicht ansprechen halt. Es wird immer nur an den Symptomen wird ein Pflaster draufgeklebt und gesagt, hoffentlich hält's. Sicher würde zumindest uns als Polizei helfen, den Park vergleichbar dem Flugfeld Tempelhof einzuzäunen. Und die Zugänglichkeit des Parks zeitlich zu beschränken, indem man ihn nachts verschließt, sagte die Polizeipräsidentin. Aktuell fehlt es allerdings aus unserer Erfahrung bereits an einem gemeinsamen gesellschaftlichen Konsens auch bei den Anwohnenden zur Nutzung des Görlitzer Parks. Teile der Anwohnenden und Besucherinnen und Besucher wollten den Park so belassen, wie er ist. Die Polizei werde beim Erscheinen oder bei Maßnahmen teils verbal angegriffen. Andere Teile wünschten sich einen Görlitzer Park für alle und begrüßten die polizeilichen Maßnahmen. Das heißt, da kommen die, kontrollieren die Dealer und dann rufen die Leute da so, Bresche Profiling, Scheißbullen oder so, ja. Oh mein Gott, Berlin. Wir haben mit dem Görlitzer Park primär massiv mit Betäubungsmittelkriminalität und deren Begleitstraftaten wie Diebstählen, Bedrohungen, Körperverletzungen und Betrugsdaten zu tun. Sexualstraftaten waren und sind vor Ort eher die Ausnahme. Ja, er hätte da einfach ehrlich drüber berichten müssen und es nicht verheimlichen sollen und dann wäre alles irgendwie so gelaufen. Gut wäre es dann nicht gewesen, aber. Eher die Ausnahme. Eher die Ausnahme. Wird die Leute auch enorm beruhigen. Das, ne? Die sagt sich auch, es gibt da, wenn ich da bin, gibt es keine, außer wenn. Ja. Ja. Und sie meckert halt noch, dass man da von irgendwie. Man hätte eine Warnmeldung rausgegeben oder man hätte sie kritisiert, dass man keine Warnmeldung rausgegeben hat und sie würde halt da nur eine Warnmeldung rausgeben, wenn es eine Serientat wäre. Und dafür erheben sich jedoch nach den bisherigen Erkenntnissen keine Anhaltspunkte. Ja. Ja. Girlie einzäunen. Vielleicht auch was für euch zu Hause, dass ihr euch so 2 Meter hoch Maschendraht, vielleicht oben Stacheldraht drauf. Und könnt ihr nachts dann auch wieder beruhigt eure Kinder auch nochmal in den Garten schicken. Vielleicht machen die da auch nichts, weil die grünen Abgeordneten sonst auch nicht wissen, wo sie ihr Gras kaufen sollen. Auch möglich. Und das, was Preis gesagt hat, du hast gesagt, die Leute da im mittleren Management rausnehmen, da wachsen so schnell welche nach, glaube ich, da hast du gar nicht geguckt. Also, es gibt immer noch jemanden, der das Zeug dahin drücken will und es gibt immer noch Leute, die damit Geld verdienen wollen. Und, ja. Eine Legalisierung könnte an dieser Stelle den Druck wegnehmen, aber die, so wie das aussieht, wird nicht kommen, denke ich. Tja, also von Trump lernen heißt Siegen lernen, build that wall, make girly great again. Ne? Girlies sind always great, oder nicht? Ja, girly greatness. Ja, BGH, Haftstrafen für Mitglieder der Goyim-Partei, rechtskräftig. Was ist denn die Goyim-Partei? Habt ihr die Goyim-Partei schon mal gehört? Nee, ja, das ist in Deutschland, ja. Ist Goyim nicht ein jüdischer Ausdruck für Leute, die keine Juden sind? Genau, Goyim ist ein jüdischer Ausdruck für Nicht-Juden und ja, also ist Partei, die sogenannte Goyim-Partei Deutschland ist seit 2016 wird die beobachtet und 2020 wurde der Redelsführer in Deutschland festgenommen und in Holland wurde ein weiterer Mitgründer festgenommen und nach Deutschland ausgeliefert und ja, was haben die gemacht? Die haben auf Instagram und auf anderen Plattformen, Verzeihung, nicht auf Instagram, auf vk.com oder vk.ru und anderen Online-Plattformen haben sie in Anführungszeichen extrem antisemitische, rassistische und den Nationalsozialismus verherrlichende Beiträge veröffentlicht. Und in dem Fall jetzt auch wirklich ernsthaft das. Ja, jetzt nichts interpretiert, kann man nicht anders interpretieren. So. Allerdings, das Besondere an denen ist, die haben halt diese in Anführungszeichen Partei aufgebaut. Das ist ja keine richtige Partei, die haben sich einfach nur so genannt. Das war nichts weiter als eine Online-Gruppe, die sich online miteinander vernetzt haben und Sachen gepostet haben. Allerdings wurde denen jetzt vorgeworfen, nicht nur, dass sie Volksverhetzung begangen haben, was ja einer Einzelperson zugeordnet wird, sondern es wurde gesagt, ihr habt eine kriminelle Vereinigung dadurch gegründet. Auch wenn ihr euch nie im echten Leben getroffen habt, auch wenn ihr alles nur online gemacht habt, ihr habt eine kriminelle Vereinigung gegründet, das definieren wir jetzt so. Und das war natürlich Erstmal schwierig, das so nachzuvollziehen. Deswegen ist das jetzt halt bis vor den Bundesgerichtshof gegangen. Aber der Bundesgerichtshof hat bestätigt, ja, es muss keine Vereinsgründung geben. Es reicht, wenn sich die Leute quasi online über einen gewissen Zeitraum zusammenrotten und dann einvernehmlich Straftaten begehen, die normalerweise nur Einzelpersonen zugeordnet führen kann. Das führt dann dazu, dass eine kriminelle Vereinigung gegründet wurde. Was ich für eine steile These halte, ohne irgendwas zu entschuldigen zu wollen, was sie da gemacht haben. Aber im Endeffekt stellt sich da jetzt ja die Frage, was ist denn sonst auch noch alles eine kriminelle Vereinigung? Ne? Wenn ihr einen Discord-Server habt und da sind ein paar Leute auf dem Discord-Server, die irgendwas posten, ist das dann eine kriminelle Vereinigung? Also meiner Meinung nach ist da eine Definitionsunsicherheit geschaffen worden vom Bundesgerichtshof, der... Da muss sich jetzt halt zeigen, ja, wie das gehandhabt wird. Ja, weil im Endeffekt hat der Bundesgerichtshof gesagt, so ja, ihr könnt eine kriminelle Vereinigung bilden, auch wenn ihr euch nie persönlich getroffen habt, einfach dadurch, dass ihr über einen gewissen Zeitraum online zusammen in einer Community seid und aus dieser Community heraus werden Straftaten von einzelnen Personen begangen. Finde ich krass. Ne? Also, seid vorsichtig, was ihr macht, sag ich nur. Ja, kommen wir nun zu Aussagen von Menschen aus der AfD. Uff. Ja, ich muss sagen, also ich war bis vor kurzem ja auf dem Turn, dass ich bei der nächsten Wahl wahrscheinlich eine Proteststimme an die AfD gegeben hätte. Aber dieses Video und das andere, gucken wir das auch noch? Ich habe zwei hier, ja. Ja, denn die haben mir das doch ganz schön vergällt, muss ich sagen, auch wenn das den Schlomo-Freunden da draußen wahrscheinlich nicht gefallen wird, aber bildet euch selber ein Urteil. Ist tatsächlich ein Problem, weil es zumindest in der Vergangenheit eigentlich zwei AfDs gab. Und auch wenn wir jetzt im Bundesvorstand eine Klarheit hergestellt haben, indem wir diejenigen, die diesen bundesrepublikanischen Kurs, den du da auch besprochen hast, dass wir die jetzt herausgedrängt haben, ich weiß, also darf ich hier einhaken? Ich habe das auch ganz. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn jemand von einem bundesrepublikanischen Kurs als was Negatives spricht, bin ich raus aus der Party für meine Fälle. Und dieses verräterische Stocken in seinem Satz, also dieses so, am liebsten hätte er, glaube ich, rausgeekelt gesagt, würde ich sagen. Aber ja, das wäre ein bisschen zu offen gewesen. Das gefällt mir gar nicht, zumal unter den Rausgedrängten auch einige Leute sind, die ich von der Meinung her inzwischen schätze. Vor kurzem den Vorschlag, man möge doch ein Schulungsprogramm, ein Leitfaden für Inhalte von Karl-Heinz Weißmann entwickeln lassen. Da habe ich gesagt, also ehe ich unsere Parteijugend dem ausliefere, würde ich also eher öffentlich Protest schreien. Das ist dann auch ganz schnell verschwunden. Aber es gibt ja noch so Bibliothek des Konservatismus, wo dann irgendwie fünf grauhaarige Herren irgendwie über die Grundgesetzauslegung diskutieren und so weiter. Also machen Sie sich klar, auch wir sind im Innern noch nicht so gefestigt, dass das klar ist. Ich meine, das Buch habe ich ja unter anderem deshalb geschrieben, damit wir da mal in die Spur kommen und Begriffe wenigstens klären können. Bei uns sind noch nicht mal die Begriffe klar. Bürgerlich, liberal, konservativ, was heißt das denn? Ich würde sagen Unsinn, aber es gibt Leute, die nehmen das ernst. Und was heißt das? Bürgerlich, liberal, konservativ. Ja. Man muss das schon mit Inhalten füllen. Die nehmen das ernst. Ja, wir sehen hier also irgendwas, was scheinbar da in Schnellroda stattgefunden hat. Na, dem Hintergrund nach zu urteilen. Ja, hätte ich auch gesagt. Und das ist dieser Herr Krah, ne, der Spitzenkandidat Europa, oder? Ach so. Er kritisiert hier, dass die Definitionen nicht eindeutig sind und fragt, was soll das überhaupt bedeuten, bürgerlich, liberal, konservativ? Oder habe ich jetzt was falsch verstanden? Naja, für mich ist das Unsinn zusammen mit dem, was er über die bundesrepublikanische Gesinnung gesagt hat oder wie er es ausgedrückt hat, ja. Gefällt mir das halt überhaupt nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Gefallen tut mir das auch nicht, aber ich lege das jetzt noch nicht so auf die Goldwaage. Ich glaube, da wird noch zu viel reininterpretiert. Die Leute sollten schon wissen, was das bedeutet, bürgerlich, liberal, konservativ. Klar. Und sie aber wie gesagt, auch ich hatte es so verstanden, dass er die Definition hinterfragt. Aber ja, das Liberal, ne, das trotzdem, lehnen ja viele von den Leuten ab, da in Schnellroda. Weil das ist ja das neue Ding, das finden wir ja alle scheiße, dass die Leute selber entscheiden können, was sie mit ihrem Leben anstellen. Da wollen wir ja weg davon, das ist ja der Ursprung alles Bösen. Und ich meine, sie haben ja eine Parteivorsitzende, die eben dieses liberal-konservative Bild meiner Meinung nach eben abbildet. Ne? Dadurch, dass sie halt eben zum Beispiel auf ein Lesbisch lebt und von dem, was sie sagt, würde ich sie in diese liberal-konservative Ecke stellen, weil das Liberal zum Beispiel auch schon allein die Akzeptanz für Homosexualität beinhaltet. Ne? Und was, ich finde ihn sehr unsympathisch in dem Ausschnitt. Schon ein bisschen komisch für einen Kandidaten, wenn der so die politischen Begriffe nicht mit Inhalten füllen kann, ne? Der sozusagen selbst nicht weiß, was eigentlich da steckt oder schon, so. Er lehnt das halt ab. Er sieht das halt als nicht richtig an. Scheinbar wollen die da woanders hin, weg von diesem bundesrepublikanischen. Und er hat ja gesagt, er hat das ja eingeleitet mit diesem Satz darüber, dass irgendwer da ein Grundsatzpapier schreiben sollte und dass er das mehr oder weniger den weggeekelt hat, weil er das ja der Parteijugend nicht zumuten möchte, dass so ein liberaler, liberal-konservativer irgendwie so. Material für die Partei schreibt. Ja, ich habe diesen Namen noch nie gehört, aber die Anwesenden scheinen das ja scheinbar zu wissen, was das für einer ist. Also der dieses Grundsatzpapier schreiben sollte. Ja, und auch so andere Leute hier wie die Frau Kutar und so, ne? Die ist ja jetzt auch keine, die irgendwie morgens aufsteht und sich irgendwie Gedanken über das Großdeutsche Reich macht oder irgendwas. Und die ist ja auch gegangen. Aber da, ja, vielleicht meinte das mit dem Liberal, der Kritik am Liberal oder so. Oder der Prezell. Ja, der schon von der, ja, und seine Frau. Ja, ja, ja, aber das ist ja. Und dazu gibt es ja immer nur dann zu hören, ja, das sind ja eher als Opportunisten und bla und blub, ne? Also finde ich auf jeden Fall bedenklich. Da frage ich mich auch, was die für eine Opportunität damit verfolgen, dass sie dann. Ja, im Endeffekt ihre politische Karriere vorbei ist, ne, weil es ist ja nichts mehr weiter das passiert. Das Ding ist, du kannst damit jetzt so eine Protestwahl, kannst du dir Macht holen, ja. Du wirst in keinem Fall irgendwie es schaffen, das politische System komplett zu ändern. Und wenn du dann anfängst, diese Sachen öffentlich zu sagen, dann sind halt auch die liberal-konservativen Wähler wieder weg. Und die würde ich nicht zu klein einschätzen, als den Anteil der Proteststimmen im Moment. Das heißt, entweder du bist eine ehrliche Partei und sagst, wir sind konservativ, aber wir sind auch in gewisser Weise tolerant und wir sind daran eben interessiert, das bundesrepublikanische System eben irgendwie weiterzutragen. Ja eben, das sollen ja die Leute sein, die uns das eigentlich retten. Ne? Ja, genau. Das erwarte ich eigentlich von so einer Partei, die sich Alternative nennt. Ja, dann hörst du hier diesen Kram mit von wegen, ja, Bundesrepublik hat bürgerlich konservativ und letzte Woche dieses Ding mit von wegen hier der Westen und so, ja, ne, also, aber ich dachte ja, also, das sind die Leute, diese Russland-Rede, die hat mich eher politisch nachdenklich gemacht, aber die hier, das hier macht mich ganz klar. Grundsatz ist hier überhaupt der Grundsatz vorhanden, dass ich denen meine Stimme geben könnte. Und ihn würde ich nicht wählen. Wenn ich jetzt Europawahl wäre, dann würde ich ganz sicher nicht diesem Menschen meine Stimme geben. Nicht mit der Verachtung, mit der er über mein Heimatland spricht. Ja, wahrscheinlich nicht über das Land, sondern um das System. Das böse. Aber das ist doch mein Heimatland. Ich bin doch in der Bundesrepublik aufgewachsen. Ich bin in diesem System aufgewachsen. Und ich halte es, ob meine Erfahrung, für ein sehr vernünftiges System. Ja eben, und das Problem, was wir damit haben mit den SJWs und so, ist ja gerade, dass sie diese Scheiße in Frage stellen. Ne? Und also, ja, und was ich letzte Woche, was mir erst hinterher eingefallen ist, was eigentlich das dickste Ding ist mit dieser Russland-Sache nochmal, ist ja diese Geschichte, dass, ja, die AfD hat jetzt einen Höhenflug wegen Migration und würde ich sagen vor allem und ja, und was macht Putin? Irgendwelche Leute hier nach Europa schleusen. Über Weißrussland. Aber das ist dann wieder egal, oder wie? Dass der hier irgendwie probiert, uns hier weiter zu destabilisieren. Das ist ein Kumpel von uns, ein guter, ne? Also, habe ich kein Verständnis für. Gerade in dem Fall. Ja, das zweite Ding ist eigentlich noch dicker. Das bedeutet, wir sind damit geschlagen, dass wir eine dysfunktionale Stiftung haben. Und da die aber von der Partei unabhängig ist und es da einen eigenen Verein gibt, dauert es halt eine Weile, ehe man da Einfluss nehmen kann. Ich weiß auch nicht, was man da tut. Man kann es versuchen zu lösen. Man müsste ansonsten die Stiftung, der Stiftung die Partei näher entziehen und neu gründen. Aber das lässt sich leider nicht innerhalb von 2 Wochen erledigen. Ich würde es auch gern tun. Das bedeutet ja... Ja, haha. Auch lustig. Also sie wollen ihre Stiftung mehr so von hinten durch die Brust ins Auge oder so, ja? Dann an die Bevölkerung bringen oder was? Also, nee, die Stiftung ist halt auch verkehrt, weil die ja auch so liberal-konservative Sachen irgendwas macht und nicht. Ich dachte, weil sie parteinah ist und das dann auffällig ist oder so. Aber gut. Nein, die sind alle parteinah, diese Stiftung. Das ist der Grund, warum sie sich einfach so loswerden. Ist ja gerade der Witz. Die Stiftung. Okay. Das ist ja der Gag. Also er entzieht hier seiner eigenen Parteistiftung die Loyalität. Ja. Also er sagt, diese komischen Leute, die sitzen da nur, weil ich die nicht einfach wegwischen kann. Und so wie er das eben auch formuliert hat mit der Parteijugend, ich habe hier ganz komische Vibes. Also ich sehe hier jemanden, der möglichst viel Macht auf sich konzentrieren will. Ganz ohne Schnurrbart. Einfach jemand, der viel Macht auf sich konzentrieren möchte und viel Kontrolle über die Partei haben. Er will die Bildung der Parteijugend kontrollieren, er will die Arbeit der Stiftung kontrollieren und da am besten nur seine, wie es die Grünen in Berlin machen, tolle, fähige Leute an alle Stellen setzen, an die Schaltstellen setzen. Ja, und in eine Richtung, die halt eben nicht bürgerlich, liberal und konservativ ist vor allen Dingen, sondern irgendwelche hier idealistische Scheiße von rechts. Und wer hat immer gesagt, man soll die Extremisten von beiden Seiten bekämpfen und muss sich jetzt dran halten? Der alte Onkel Mars. Ja, und also ich finde es auch mal... Ich werde es jetzt noch genauer mir anschauen, was Leute überhaupt sagen da. Bevor ich selbst eine Proteststimme kann ich nicht einfach verschenken. Ja, und ich finde es auch so lustig, wie man sich ja da immer einen drauf einbildet, wie wunderbar geschlossen das da jetzt alles ist. Ne? Mhm. Jetzt hast du die Leute, und da siehst du, was diese Geschlossenheit ist. Wenn du halt nicht nach deren Nase tanzt, dann spinnen sie ihre Intrigen. Und dann hast du noch die V-Männer drin, die hier und da noch Öl ins Feuer gießen vielleicht. Also mache ich mir keine Illusionen, dass es die nicht gibt. Nicht vielleicht auf oberer Ebene, hier jetzt nicht ein Kra oder so, aber in den Ebenen darunter wird es die geben. Und wir wissen, wie V-Männer in Deutschland funktionieren. Zellerloch. Könnt da mal googeln. Gut funktionieren die. Ja, bei Austrian Leaderbacks Far Right Idea of Enshrining Cash in Constitution. Ja, ich habe hier den englischen Artikel genommen, weil der eine etwas reißerische Überschrift hat. Es geht im Endeffekt darum, dass der Kickl, der österreichische Kanzler, der möchte sich stark machen, dass Bargeld quasi in der Verfassung verankert wird, dass Bargeld weiter genutzt werden kann, in welchem Ausmaß auch immer. Vor dem Hintergrund des digitalen Euro, der jetzt langsam Gestalt annimmt. Idee aus der Schweiz? Das mit dem in die Konstitution schreiben? Ja gut, ich meine, grundsätzlich gesehen ist das keine schlechte Idee oder eine verwerfliche Idee. Ich meine, die Schweiz hatte einfach eine Volksbefragung dazu, soweit ich weiß, oder hat das noch, kommt vielleicht noch. Und deswegen frage ich mal, ob das wirklich rechts ist oder weit rechts oder so, wie er heißt. Ne? Ja, aber das ist der eine Punkt, den ich hier machen will. Der eine Punkt ist, dass halt gesagt wird, so ja, das ist eine Sache, die sonst nur rechte Parteien fordern. Und rechte Parteien haben halt die Verschwörungstheorie mit dem Great Reset und dass eine Zentralbankwährung überwacht wird und die Privatsphäre entschädigt. Aber die Europäische Union hat ja gesagt, wir machen das. Die Privatsphäre hat höchste Priorität für uns und deswegen ist das alles eine Verschwörungstheorie. Ja, aber das Thema ist ja der digitale Euro und der digitale Euro ist wird ja, manifestiert sich ja irgendwann in diesem Monat. Irgendwann in diesem Monat gibt es ein Treffen von der Europäischen Kommission, wo die nächsten Rahmenbedingungen festgelegt werden. Was bis jetzt gemacht wurde, ist ja, es wurden technische Partner gesucht, es wurden technische Konzepte gesucht, es wurde ein Framework dargestellt, wie sich die Finanzdienstleistungslandschaft an den digitalen Euro ankoppeln könnte, also Schnittstellen quasi. Jetzt geht es halt in die nächste Phase, die diesen Monat laut Timeline funktionieren sollen. Das ist die Implementation. Es hat einige Implementationen schon gegeben. Es hat einen Test gegeben mit 2800 Leuten, die ein Prototypsystem benutzt haben im Alltag. Die Erkenntnisse, die daraus gewonnen worden sind, sind jetzt noch nicht veröffentlicht. Sollte jetzt aber auch irgendwann kommen. An sich geht es nur darum, der digitale Euro kommt. Dieser Monat ist entscheidend. Diesen Monat werden die Entscheidungen getroffen werden. Und deswegen finde ich es halt interessant, dass jetzt gerade die Forderungen kommen, Bargeld in der Verfassung zu verankern. Das hätte alles viel früher passieren sollen. Und interessant finde ich, dass es halt so rechts geframed wird. Weil, ja, kann man machen, aber hat halt einen kleinen Beigeschmack bei dem. Wenn es konkrete Sachen gibt von der Europäischen Kommission, was den digitalen Euro angeht, werde ich natürlich weiter darüber berichten. Ja. Der Zuhörer Orch Katzel Orsch sagt, das ist der Nehammer, nicht der Kickel. Nur so als Errater. Absolut richtig. Ich bin durcheinander gekommen. Auftauen, denke ich. Dann kann man die doch benutzen, oder? Ja, taut das nicht von selber auf im Hitzesommer? Ja, was tut mit dem eingefrorenen Vermögen der russischen Zentralbank? Leider ein Artikel hinter der Paywall, ich habe mir durchgelesen, der sagt einige Sachen aus, die wichtig sind. Ja, im Endeffekt geht es darum, wir haben ja sehr viele finanzielle Mittel von Russland eingefroren. Das sind Auslandsvermögen, die halt auf Konten in Europa und woanders liegen, die eingefroren sind, die nicht benutzt werden dürfen. Und es steht halt im Raum, diese Gelder einzuziehen und die bestimmten Zwecken zuzuführen. Beispielsweise an die Ukraine für den Wiederaufbau oder andere Sachen. Da gibt es mehrere Probleme mit, die relativ eindeutig sind. Das ist völkerrechtswidrig, das darf man nicht machen. Das widerspricht sehr, sehr vielen internationalen Abkommen, denen wir auch allen unterworfen sind. Allerdings wurde es trotzdem diskutiert, wir müssen das ja machen und es führt kein Weg dran vorbei. Und ganz auf einmal ist dieses ganze Projekt jetzt gestoppt worden. Ne? Präsidentin Ursula von der Leyen wollte den Vorschlag zum Umgang mit eingefrorenen Vermögenswerten der russischen Zentralbank unterbreiten. Aber das findet jetzt doch nicht statt. Es wurde für nach die Sommerpause vertagt, was im Endeffekt heißt, mit dem legislativen Vorlauf, den wir haben, könnte es frühestens Mitte nächsten Jahres überhaupt in Kraft treten. Und selbst dann wäre es völkerrechtswidrig. Ich sehe das, ehrlich gesagt, als ein Signal. Ich sehe das als ein Signal, dass es nicht passieren wird. So, das ist jetzt eine reine Interpretationssache von mir. Aber wenn ich mir jetzt gerade angucke, was jetzt gerade passiert, ich sehe, dass sehr viele Sachen, angekündigt wurden, die in der Umsetzung jetzt langsam anstehen, aber nicht umgesetzt werden, was die Ukraine betrifft. Haben die das Wenn ich mir gleichzeitig angucke, was gerade in Afrika passiert und dass wir uns auf einen großen neuen Krieg in der Sahelzone vorbereiten, der in Afrika stattfindet, an dem wir uns beteiligen sollen, frage ich mich langsam, wird da jetzt der Ukraine-Krieg quasi runtergefahren, um sich vorzubereiten auf den Afrika-Krieg? Weil diese Sache mit den eingefrorenen Vermögen, dass das zweckentfremdet wird, das war eigentlich schon in trockenen Tüchern. Alle Bedenken wurden weggewischt und jetzt heißt es auf einmal, wir müssen uns doch mal überlegen, ob wir das doch machen wollen. Das finde ich eine sehr seltsame Entwicklung. Kann nichts bedeuten, aber ich finde es eine sehr seltsame Entwicklung. Ja, klingt für mich danach, als wenn da irgendjemand was geplant hätte, was irgendwie dann nicht rechtens war und zurückgepfiffen wurde oder so. Und das traue ich am ehesten unserer Ulla zu. Ja, Ja, wie gesagt, dass es eine Sache war, die sie wollte und die nicht rechtens war und deswegen zurückgepfiffen wurde, ja, gab es schon oft genug. Aber wie gesagt, ja, vor ein, zwei Wochen war noch bei dem Thema völkerrechtliche Bedenken, haben nur Putin-Versteher, also nach dem Motto. Ja. Naja. Und meiner Meinung nach ist es auch sehr gut, wenn das nicht passiert. Weil das hätte einfach sehr krasse Folgen für den internationalen Finanzmarkt jenseits von Russland. Ja, weil wenn wir sagen, wir halten uns nicht an die Regeln, dann kann sich ja kein anderes Land im Endeffekt darauf verlassen, dass wir uns an die Regeln halten bei denen. So. Es gäbe Mittel und Wege, diese Mittel anders einzuziehen und so weiter und so fort. Das wird aber nicht gemacht. Es wird hardcore gesagt, nein, wir machen einen direkten Mittelverwendung für die Ukraine daraus. Naja, vielleicht haben die auch nur gemerkt, das ist nicht rechtssicher und wir müssen jetzt ein komplizierteres Konstrukt machen, aber diese hundertprozentige Kehrtwende wundert mich dann doch. Whistleblower. Die Moral der Whistleblower zahlt sich nicht aus. Hier haben wir einen Artikel, da geht es um eine Whistleblowerin bei der DWS, der Fondsgesellschaft von der Deutschen Bank. Die hat im Endeffekt, nachdem die Fondsgesellschaft der Deutschen Bank sich den ESG-Kriterien massiv unterworfen hat, nicht ihre Investmententscheidungen anhand dieser Kriterien ausgeübt. Die Dame war Chefin von der Nachhaltigkeitssektion des Unternehmens und hat halt gesagt so, ja, Verzeihung, aber das sind keine ESG-korrekten Investments. Ja, da wurde zum Beispiel in Wirecard-Aktien investiert und in Shell, in den Ölkonzern Shell wurde investiert und das sind zwei Sachen, die halt aus diesem ESG-Raster, das sie sich selber auferlegt haben, rausfallen. Ja, was ist denn jetzt mit der Dame passiert? Ja, der Dame wurde gekündigt und sie findet keinen ordentlichen Job mehr. Wer hätte es gedacht? Ja, die Dame wurde gekündigt, weil sie noch in der Probezeit war. Und natürlich hat sie jetzt da ein Stigma auferlegt bekommen, dass sie in der Branche jetzt nicht mehr angestellt wurde und arbeitet jetzt für eine Aufsichtsbehörde in Großbritannien. Generell bei Whistleblowern ist es so, mit Ignorieren fängt es an. So landen Auffälligkeiten, dass beispielsweise eine Bank ihren reichen Kunden, die nicht so genau hinschauen, überzogene Gebühren aufbrummt, beispielsweise auf der langen Bank und anschließend im Nirvana. Aus Sicht des Unternehmens können Whistleblower einen großen Reputationsschaden anrichten. So ist das. Bis geklärt ist, dass Anschuldigungen nicht erfunden und erlogen sind, kann es längst zu spät sein. Was nützt es einer Unternehmung, die sich in Insolvenz befindet, dass sie am Ende bestätigt wird, sie habe sich nicht zu Schulden kommen lassen? Es handelt sich um einen Zielkonflikt, der schwer aufzulösen ist. Auf der einen Seite ist unternehmerisches Fehlverhalten allein durch Behauptung des Whistleblowers noch nicht bewiesen. Auf der anderen Seite muss der Whistleblower einen geschützten Raum frei von Repressalien für seine Erzählung garantiert bekommen. Ja. Dafür haben wir ja das schöne Hinweisgeberschutzgesetz in Deutschland, was ja seit einem Monat in Kraft gesetzt ist. Das Problem an diesem Hinweisgeberschutzgesetz ist, dass es keine Zähne hat. Im Endeffekt ist es so, dass es zwar sehr hohe Strafen gibt, wenn da gegen Whistleblower vorgegangen wird oder wenn Anonymität aufgedeckt wird, oder sonst was, aber es ist relativ leicht für Unternehmen, diese Sachen zu umgehen. Beispiel: Der Vertrauensschutz des Hinweisschutzgesetzes ist so löchrig wie ein Schweizer Käse, denn die Anonymität des Whistleblowers, der auf Vertraulichkeit hofft, wird hinfällig, sobald ein Unternehmen gegen diese Meldung strafrechtlich ermitteln lässt. So, und das ist ja der Punkt. Sagen wir, ich arbeite im Unternehmen X und sage hier, ihr habt ein Gesetz gebrochen. So, wenn das Gesetz gebrochen ist, wird natürlich da strafrechtlich gegen ermittelt und dann wird mein Name dem Unternehmen gegeben. Also, wie weit ist dieses Whistleblower-Schutzgesetz ausgereift, könnt ihr euch jetzt selber denken. Dieser Zielkonflikt ist nicht zu lösen in Deutschland. Der auf absoluten Schutz hoffende Hinweisgeber ist in Deutschland nicht zu retten. Whistleblowing ist und bleibt ein hohes Risiko. Ja, weil die Unternehmensinteressen halt sehr stark gewichtet werden, was ja stimmt. Weil, wie gesagt, jeder kann ja alles Mögliche behaupten und dem Unternehmen damit einen Schaden zufügen. Und selbst wenn hinterher sich rausstellt, das war gar nicht so, kann dieser Schaden bestehen bleiben. Das ist nachvollziehbar. Aber gleichzeitig diesen Whistleblower-Schutz im Rahmen des Strafverfahrens sofort aufzulösen, wurde einfach falsch gemacht. Und das hat im Endeffekt zur Folge, ja, wenn jemand sich seinem Gewissen verpflichtet fühlt, kann er Whistleblower werden in Deutschland. Er muss allerdings damit rechnen, dass seine Karriere zerstört wird und er kann nicht damit rechnen, dass er irgendwie geschützt wird. Das ist die Situation in Deutschland. Ja. Und als kleines Gegenbeispiel, nur ganz kurz, habe ich ein Beispiel aus Amerika mitgenommen. Das ist im nächsten Tab. Da sieht es ein bisschen anders aus. SEC awards more than $104 million to 7 whistleblowers. Also die amerikanische Wertpapieraufsichtsbehörde hat 104 Millionen US-Dollar an 7 Whistleblower ausgeschüttet. Wie kommt das zustande? Ja, in Amerika ist es so, wenn du als Whistleblower dich an die Regierung wendest, hast du nicht nur Anonymität und Schutz und alles weitere, sondern du kriegst sogar eine Umsatzbeteiligung. Whistleblower awards can range from 10% to 30% of the money collected. Ja, also. Ja, das gibt es bei uns nur, wenn auch wirklich Geld weg ist, ne? Über den Steuer-CDs oder wie das war. Steuerhinterzieher-CDs. Das ist genau das nächste, worüber ich noch reden will. Weil eine Sache, die jetzt nochmal hochgekommen ist, ist diese ganze Steuer-CD-Angelegenheit. Kurz zusammengefasst: Finanzbehörden kaufen illegal Daten an, um steuerliche Sünder zu finden. Ja, genau. So. Ist an sich in Deutschland nicht so richtig erlaubt, findet aber statt. Da wurde gerade diese Woche von, wer war das, Tom Bohm oder so, hat da ein Dokument veröffentlicht, woraus hervorgeht, ja, dass es weiterhin stattfindet in Deutschland. Ja, dass halt so und so viel Geld freigestellt wurde für den Ankauf von diesen steuerlichen Daten und auch ausgeschüttet wurde. Und dass das alles vertraulich behandelt werden muss und so weiter und so fort. Und ja. Also ich meine, was soll man denn machen? Das ist halt sehr schwierig. Illegale Daten zu benutzen, darf eine Behörde nicht. Legal an diese Daten zu kommen, ist schwierig. Ja, man sieht, wir kriegen es in Deutschland einfach irgendwie nicht hin, diese Sachen hinzubekommen, die in anderen Ländern relativ einfacher laufen. Naja, wir dürfen halt, finde ich, bei der ganzen Geschichte aber auch nicht vergessen, dass halt der Herr Assange jetzt wie viele Jahre lang auf der Flucht ist. Ob andere Länder das besser oder schlechter hinkriegen, weiß ich nicht. Also. Ja gut, ich meine, das war Whistleblower. Ja gut, ich meine, inwieweit war der Assange überhaupt ein Whistleblower? Der hat die Sachen ja nur veröffentlicht. Und ja, ich meine, Free Assange bin ich auch der Meinung. Ne? Ja, es geht jetzt halt um Whistleblower im Finanzsektor. Und muss Snowden nur jetzt eigentlich zur russischen Armee? Ah, ich weiß nicht. Zum Militärgeheimdienst oder so, meinst du? Wenn sie mal einen Pass gegeben haben, ne? Ich glaube, einen Pass hat er. Okay. Hatte ich, glaube ich, mal irgendwann mitbekommen, aber ja. Naja, ja gut, ich meine, ich fand das einfach nur sehr interessant, gerade diese Woche die Meldung mit den größten jemals ausgeschütteten Whistleblower-Beteiligungen in Amerika und gleichzeitig halt diese doofe Situation hier in Deutschland. Ja. Wir blowen hier jeden Sonntag die Whistle. Verdammt, genau. Wo sind unsere Millionen? Wir haben nur keine Insider-Informationen, deswegen sind wir rechtlich geschützt. Ich unterschreibe deine Verschwiegenheitserklärung nicht. Aber wir kennen den Hacker 4chan. Der kann ja uns ja einiges an Material besorgen. Ja, wie ich ja letzte Woche auch schon mal so erwähnt hatte, ist ja der Wunsch nach Gleichheit wird vielfach gleichgesetzt mit dem Wunsch nach Gleichberechtigung. Und darüber lässt sich hier auch der Autor aus, Markus Schreiber. Ja, und macht das dann eben daran fest, dass einige Leute eben sehr vermögend sind. 2000 Menschen in Deutschland, 20% des Gesamtvermögens besitzen. Gibt ein paar Gründe, warum man das nicht so kritisieren muss. Es ist ja vor allen Dingen meiner Meinung nach auch zu bedenken, dass wenn man solchen Leuten ihr Vermögen dann mal irgendwie abnimmt über Vermögenssteuer, dass es eben auch immer nur so ein Einmaleffekt ist. Ne? Die Vermögenssteuer zählt das Vermögen auf, dann ist das Vermögen eben weg und dann gibt es auch keine Steuer mehr. So, das ist irgendwie Quatsch sozusagen, ne? Ja, aber eben auch aus vielen anderen Gründen, nämlich dass Ungleichheit eher eine Antriebsfeder ist, ne, als immer nur Ungerechtigkeit. Das ist sowieso so ein bisschen so eine, ich meine, vielleicht haben die Feministen das eingeführt, aber diese Masche, dass irgendwie alles, was nicht gleich ist, irgendwie unbedingt gleich gemacht werden muss, hat ja auch was Sozialistisches, ne? Nervt ein bisschen. Ist ein bisschen oberflächlich auch, finde ich. Das muss man bei verschiedenen Dingen eben anders, also unterschiedlich betrachten. So, wie gesagt, wenn ich Pudding aufteile, dann soll das wohl gleich sein, wenn es gerecht sein soll. Und bei anderen Sachen ist es eben nicht so, ne? Sondern da wird dann eben nach Leistung bewertet oder so. Ja. So soll es sein. Ja, es ist interessant, dass er ja noch auf Wohnungseigentum eingeht, ne? Und dass das angeblich in England irgendwie ganz anders funktioniert. Weil da auch der Mieterschutz natürlich nicht so gegeben ist, aber er sagt halt auch, dass das, dass der Markt da auch nicht so kaputt wäre wie hier. Und Price sagt ja schon, ist der Markt auch kaputt? Ja. Ja, Immobilien in Deutschland ist derzeit einfach nur, ja, glaube ich, keiner hat sehr viel Spaß dran. Ja, aber in England? Ja, die, gut, ich meine, die haben auch, ich will jetzt die Regulation in England nicht kleinreden, aber die haben einfach sehr viel einfachere Regeln, was Kauf und Verkauf angeht. Natürlich passiert deswegen auch ein bisschen mehr Schindluder dort in England, das geht ja Hand in Hand, aber wir nehmen es halt schon sehr, sehr, sehr genau, was mit Immobilien in Deutschland angeht, ne? Also Auflagen, Notarzwang und sowas, ne? Dann 10 Jahre halten, vorsteuerfrei und so weiter und so fort. Das ist, in anderen Ländern läuft das anders. Na schön, Schluss. Man darf eine Sache nicht vergessen. In Deutschland ist ein Land, was absolut ungewöhnlich ist, gegenüber fast jedem anderen Land der Welt, weil wir einfach extrem wenige Eigenheimbesitzer in Deutschland haben, im Vergleich zu allen anderen Ländern. Sehr, sehr, sehr viel weniger. Ja, und ich rede jetzt nicht über Länder wie Griechenland, wo du 60-70% Eigenheimquote hast, aber es gibt kein in Anführungszeichen reiches Land auf der Welt, wo so wenige Leute Wohneigentum besitzen wie Deutschland. Ist historisch bedingt. Ja. Schönes Ende auf jeden Fall hier. Wer nicht scheitern kann, für den ist auch Erfolg nichts wert. Vielleicht denke und lebe ich berufsbedingt zu sehr in Anreizen. Aber wenn ich keinen Wohlstand aufbauen könnte, würde ich im Bett bleiben und lesen und nur zum Essen und Sport aufstehen. Und selbst das würde ich irgendwann wohl sein lassen, ist ja egal, wir sind ja doch alle gleich. Ja, ja gut, gut, die Grundidee des Sozialstaates war ja, dass man quasi die stärkste soziale Härte nach unten abfedert. Genau, die Lebensverhältnisse angleicht, so. So bis zum gewissen Maß. Ja, die Angleichung braucht. Der Lebensverhältnisse, das ist ja eine Sache, die wir jetzt erst in den letzten Jahren bekommen haben. So, und ja. Ja, in Deutschland ist es eben so, dass wenn man die Leute nicht. Ist das System gut oder ist es nicht gut? Soll so viel abgesichert werden oder nicht? Ja. Ich finde es ganz gut, dass die Leute abgesichert sind, die selber nicht arbeiten können. Es könnten mehr Anreize geschaffen werden, dass die Leute sich nicht in der sozialen Hängematte ausruhen, aber ja. Ja, wie ich immer so gern sage, wenn Deutschland nicht ist, aber ein bisschen problematisch. Es ist ja immer eine unterschiedliche Situation. Du willst ja auch so ein scheiß Wetter haben. Du kannst also die Leute nicht irgendwie einfach dann ohne irgendwas lassen, weil dann leben die auf Straße und verhungern oder erfrieren. Ne? Also erfrieren in dem Fall. Ja, es geht ja auch darum, dass unsere Sozialsysteme seit ein paar Jahren massiv gedehnt werden. Das darf man auch nie vergessen. Dass da Sachen mit bezahlt werden, die für die niemals irgendwie da waren eigentlich. Ja, es hat sich eben noch schlimmer so entwickelt, dass eben Löhne und nicht, also Arbeiten, Nicht-Arbeiten dann schon ziemlich nah beieinander gerückt ist. Ne? Das sollte eigentlich genau nicht passieren. Ja, sollte eigentlich genau irgendwie nicht passieren. Das ist halt die Folge von dem ständigen, wir machen mal was von dem wir hoffen, dass das irgendwie die Lage verbessert. Angela hat damals den Niedriglohn. Wir machen irgendwas, was gut klingt und versprechen das den Wählern und die wählen uns dann. Ne? Ich sag mal Kindergrundsicherung oder so. Das ist so ein komisches Konzept, also beispielsweise, ne? Ja, der Angela hat damals den Niedriglohnsektor so gelobt, den sie eingeführt hat. Ist uns gar nicht auf die Füße gefallen, die Nummer. Der Aufstockersektor meinst du, ne? Unser Chat behauptet, dass es in der Schweiz noch niedrigere Eigentumsquote gäbe. Ja. Okay. Gut, werde ich direkt nochmal nachvollziehen. Würde ich aber spontan sagen. Hätte ich jetzt auch gedacht. Aber würde mich überraschen. Möglicherweise auch wegen des Zuzugs der letzten Jahre. Auch oder halt wegen der Urbanisierung. Und auf dem Land, glaube ich, ist das doch alles, wenn ich mir Süddeutschland, Bayern als Beispiel angucke, da ist noch vieles in privater Hand. Aber halt nicht in München. Ne? Ja. Sondern dann in Jachenau. Digitalisierung, ja. Kahlschlag für die Digitalisierung, ja, das war eine gute Schlagzeile auch diese Woche. Ja, gut, ich meine, das Einzige, was man gehört hat, ist, ja, es waren geplant 377 Millionen, tatsächlich werden es jetzt nur 3 Millionen werden, ja. Also gut, ich meine, einerseits, ja, es ist eine starke Reduzierung, aber es hört sich krasser an, als es tatsächlich ist. Wir reden hier über das Online-Zugangsgesetz. Habt ihr davon schon mal was gehört? Ist auch nicht so wichtig. Es geht darum, dass Verwaltungsdienstleistungen online verfügbar gemacht werden sollten. Ja, im Gesetz steht, dass es Ende 2022 abgeschlossen sein sollte. Ist das passiert? Nein. Das Geld, über das wir jetzt reden, war eigentlich auch für diesen Zeitraum veranschlagt. Es wurde nur noch mal verlängert, weil die Ziele nicht erreicht wurden. Der Flughafen ist halt einfach nicht fertig geworden. Also man hat quasi gesagt, wir haben die Ziele nicht erreicht, wir können jetzt nochmal 377 Millionen reinstecken und dann können wir die Ziele erreichen. Aber ist das noch sinnvoll? Und dann hat man gesagt, es ist wahrscheinlich nie sinnvoll. Deswegen reduzieren wir das jetzt mal, weil die Ziele erreichen wir nicht und wir konzentrieren uns lieber auf andere Projekte, die es nebenbei auch noch gibt. Mit den 3 Millionen können Sie gerade mal noch eine Werbekampagne finanzieren, diese 377 soll, Millionen, so. Diese 377 Millionen ist ja nicht was, alles, was der Bund komplett für Digitalisierung ausgibt. Es geht halt nur um die ganzen Regelungen im Rahmen dieses Online-Zugangsgesetzes. Es gibt noch andere Sachen, da gab es auch Kürzungen, ne? Da gab es Projekte, 90 Millionen Euro hätten sie in diesem Jahr ausgeben sollen, sie kriegen nur noch 70 Millionen. 60 Millionen wurde reduziert auf 40 Millionen. Ja, es wurde reduziert, aber wie gesagt, diese große Summe mit den 377 Millionen wurde reduziert auf 3 Millionen. Das muss man wirklich sehr vorsichtig sehen. Es hat eine krasse Relevanz, und zwar im Rahmen dieses Online-Zugangsgesetzes wurden halt auch die Mittel wer welche Mittel zuschießen muss. Bund, Länder und Kommunen wurde festgesetzt. Und dadurch, dass der Bund jetzt quasi diese zukünftige Investition, um das nachzuholen, was nicht geschafft wurde, aussetzt, sagen die Länder auch, gut, wenn der Bund in diese Projekte, die bis jetzt noch nicht fertiggestellt sind, weiter investiert, warum sollten wir in diese Projekte weiter investieren und die Projekte werden dann jetzt fallen gelassen. Unterm Strich bedeutet das aber doch, dass hier 377 Millionen durch den Schornstein geblasen worden sind, oder? Nein, die 377 Millionen sollten durch den Schornstein geblasen werden. Wie viel aber Geld haben wir denn in dem Projekt schon durch den Schornstein geblasen? Ich glaube 2,4 Milliarden. Ja, danke. Ja. Aber das läuft ja schon seit einiger Zeit. Wie gesagt, ja, das und ist hat ein noch Projekt, keine Ergebnisse 2022 beendet sein sollte. Oh, und wir reden jetzt über die Verlängerung und die Finanzierung der Verlängerung. Ja, aber wenn ich die Verlängerung nicht finanziere, habe ich ein nicht funktionierendes Projekt. Ja, es gibt schon so Portale oder so vom Staat, die man da, die haben dann da mit rechtlichen Sachen oder so, habe ich mal gehört. Also da gibt es dann aber auch verschiedene Sachen. Da gibt es auch mal eine Bundes-ID, die jeder Bürger hat, und eine Landes-ID, glaube ich, das kannst du auch bekommen. Ich kann meine Schwester nochmal fragen, die hat damit beruflich zu tun. Wenn das ja, was sind das für Projekte, beispielsweise Online-Beantragung des Wohngeldes? Ne, einfach irgendwelche Verwaltungssachen, dass die Infrastruktur geschafft wird. Sorry, das wurde gerade im Chat gefragt. Also es geht um sowas. Ja. Digitalisierung der Vergewaltigung. Verwaltung. Ja, genau. Es kann ja eigentlich nicht so schwer sein, würde man sagen. Ne? Wenn man da persönlich vorspricht oder mit einer E-Mail, ist, wenn man sich da verifiziert hat, dann soll das eigentlich möglich sein oder so. Tja, also für dieses Jahr waren für dieses OZG noch 27 Millionen Euro veranschlagt. Allerdings sind diese in der Haushaltsplanung auch nicht mit drin, dass die Länder halt sagen, okay, alle Projekte, die jetzt laufen, die stoppen wir, weil sonst müssen wir zahlen und der Bund zahlt seinen Teil nicht und dann müssen wir im Endeffekt, wenn wir das Projekt zu Ende abschließen wollen würden, müssen wir die gesamten Kosten tragen. Das tun wir nicht, deswegen hören wir jetzt auf. Beispielsweise Schleswig-Holstein sagt, Moment, durch die unmissverständliche Absage des Bundes, sich finanziell an der Umsetzung des OZG zu beteiligen, hat der Bund der Vereinbarung eine wesentliche Geschäftsgrundlage entzogen. Deshalb besteht für uns keine Notwendigkeit, die eigenen Verpflichtungen aufrechtzuerhalten. Ja, also wie gesagt, es geht um Projekte, wo der Bund den Ländern ganz viel Geld zur Verfügung gestellt hat, wenn die Länder halt auch noch Geld dazu geschossen haben. Und die Länder sagen jetzt, wenn wir kein Geld vom Bund bekommen, dann machen wir auch mit diesem Projekt nicht mehr weiter. Ja, es ist Schildbürgerstreich, nichts anderes, ne? Theoretisch sollten sogar nicht 377 Millionen eingeplant werden, sondern ursprünglich war die Summe, was war es, 575 Millionen Euro. Es wurde schon auf 377 reduziert und jetzt von 377 auf 3. Aber ja, dass die komplette Digitalisierung der Bundesrepublik dadurch jetzt stillsteht, ist so nicht. Es ist nur ein Programm von vielen. Und dazu ist es halt auch noch ein Programm, was schon vor einem Jahr hätte abgeschlossen werden sollen sein. Worden. Ach, ich kann schon gar nicht mehr reden bei dieser ganzen Verwaltungsvergewaltigung hier. Ja. Aber hört sich doch gut an. Karschlag für die Digitalisierung. Wir können gar nichts. Ich meine, stimmt zwar, aber da liegt nicht daran. Der ja, Flughafen wird sicher irgendwann fertig. Nein, ich fasse es ja so seriös. Ja, ich wollte hier gerade ein Dokument Allianz gegen Clankriminalität öffnen. Das habe ich jetzt ja auch gerade nochmal reingepostet von bmibund.de. Und während das lädt, können wir ja mal zum zweiten gehen, ja? Und dann schauen wir gleich nochmal zurück. Dann sehen wir nämlich, wie das mit der Digitalisierung auch ist. Ja, das hier ist ein bisschen nachdenklicher Artikel, wo ein paar schlaue Sachen drin sind, die ich nicht vermutet habe, von Lynn Hirse. Es geht hier anlässlich des Todes von Jean Birkin. Wäre es nicht cool, einfach alt zu werden? Noch immer gelten alte, verkalkte Schönheitsideale. Wir werden alle sterben, aber vorher werden wir hoffentlich alt. Eigentlich dachte ich immer, dass ich kein großes Problem mit dem Altern habe. Ich liebe die weißen Haare meiner Mutter und ich bin ständig in ältere Frauen schockverliebt und denke, dass ich später genauso sein will. Was für ein Bekenntnis. Ey. Ich. Das auch. Ich, oh mein Gott, und nochmal ich. Ehrlich gesagt ist das die Haltung einer gesunden 33-Jährigen, die gerade erst die Vergänglichkeit ihres Körpers bemerkt. Und die Haltung einer Gesellschaft, die das Älterwerden nicht so genau betrachten mag. Die Haltung der Gesellschaft, die das Älterwerden nicht so genau betrachten mag, da würde ich schon mal einen Haken dran machen. Es reizt mich nicht, in die Zukunft zu sehen. Meistens denke ich, es kommt, wie es kommt, und dann geht man damit um. Große Weisheiten hier. Bloß habe ich nicht mit dieser KI gerechnet. Und dann erzählt sie, wie sie so eine KI über ihr Gesicht laufen lässt. Und die hat aber auch einen Filter, der heißt Cool Old. Und er beruhigt etwas. Cool Old, das ist die alte Frau, in die sich eine Anfang 30-Jährige im Jahr 2063 Schock verlieben könnte. Weil sie gut geschminkt ist und etwas ausstrahlt, das keine junge Frau je kopieren könnte. Weil sie gut geschminkt ist. Du warst wieder so nah dran, Lin. Aber dann ist es, weil die gut geschminkt ist. Wenn man das weglässt, dann haben wir eine Ausstrahlung, die keine junge Frau je kopieren könnte. Dann kommen wir der Wahrheit schon näher. Wie absurd aber, dass wir die Alten cool oder nicht cool kaum sehen. Als schöne Menschen, die schön sind. Weil sie schon ein ganzes verdammtes Leben gelebt haben. Nee, weil ihr damit beschäftigt seid, die für alles unter der Sonne verantwortlich zu machen. Von Rassismus über den Tod der Planeten bis hin zu allen anderen Übeln. Alles sind die alten Leute schuld. Vor allem die weißen alten Leute. Vielleicht beschäftigen wir uns zu ungern mit dem Unausweichlichen, mit dem Tod sowieso, aber auch mit dem Weg dahin. Jugend ist ja eine Währung, besonders bei Frauen. Als Jean Birkin starb, sah ich vor allem die Fotos der jungen Frau mit den langen Haaren, das ihr jetzt auch gerade seht, und Pony, sehr oft dünn, oft mit Zigarette oder Serge Gainsbourg. Aktuelle Bilder einer Ende 70-Jährigen tauchten seltener auf, als müsste das Ikonische am Bild einer jungen Frau haften bleiben, nicht an einem alten Körper mit ausgedünntem Haar. Jetzt mal die Frage, Lin, wann hat denn diese Jean Birkin irgendwie so Karriere gemacht und zu welcher? Wie hat sie da ausgesehen? Und zeigt man von Marilyn Monroe auch das Obduktionsbild am besten, weil das aktuellste ist? Ich weiß es nicht. Aber ja, das ist wie die den Leuten im Gedächtnis ist. Vielleicht ist es deswegen, um sie darauf zu bringen, welcher von diesen vielen Filmstars jetzt gerade von uns gegangen ist. Schön oder alt, das ist viel zu oft eine A- oder B-Entscheidung. Als ginge nicht beides. Und während ich merke, dass ich noch nicht so entspannt bin mit den ersten Falten in meinem Gesicht, frage ich mich, wäre es nicht toll, wenn es reichte, einfach alt zu werden? Ist Altsein wirklich so unansehnlich, dass man cool sein muss, um bewundert zu werden? So richtig losgekommen von den verkalkten Schönheitsidealen sind wir also längst nicht. Also zupfe ich mir noch ab und zu weiße Haare aus. Aber ich will mich öfter erinnern, dass auch die müden, erschöpften, humpelnden, kranken Alten Anerkennung und Sichtbarkeit verdienen. Auch, weil wir alle mal sie sein werden. Selbst im letzten Satz ist nochmal das Ich drin. Ne? Also eigentlich leuchtet mir nur das ein, weil ich ja auch mal alt sein werde. Also zumindest die Leistung hat sie erbracht. Aber den vorletzten Satz finde ich ganz gut. Vor allem das mit der Sichtbarkeit, weil da habe ich in letzter Zeit viel drüber nachgedacht. Wer ist denn sichtbar in der Gesellschaft? Ist es der mit der Hundemaske in der ARD, in der Tagesschau? Oder sind es die Männer ab, keine Ahnung, 50 oder so, die zu Legionen einzeln in dieser Welt rumlaufen, ohne dass sie irgendwer sieht? Also für mich kommt da auch noch so ein bisschen was anderes zum Ausdruck hier. Sie ist eine junge Journalistin, die da scheinbar irgendwie eine Chance kriegt oder so, vielleicht auch regelmäßig schreibt, aber auf jeden Fall gräbt sie doch so ein Thema an in einer total unrealistischen Weise, unehrlich, und verkauft uns das auch noch als das die richtige oder die wahre Sicht oder sonst irgendwas. Und so versteht sie ihren Beruf. Sie muss den Leuten irgendwas erklären, auch wenn es nicht stimmt oder mit ihrer eigenen Überzeugung oder sowas kollidiert. Das ist völlig gleichgültig. Ich habe das zu machen für meinen Beruf. Ich bin hier Journalistensoldat oder so. Ja, auch dieses so, ich habe mir das mal so gedacht, also werde ich das einfach mal aufschreiben. Das finden die Leute schon interessant. Und halt, was ich vor allem kriege, ist ein Einblick in die Person Lynn Hirse und wie sie mit ihrem Alter umgeht. Nicht so sehr, es geht nicht um Jean Birkin oder Serge Gainsbourg oder irgendwen in dem Artikel. Es geht um ihre Vorbilder. Es geht um, oh Gott, ich werde alt. Und das muss ich euch mitteilen und deswegen schreibe ich darüber, was für meine Kolumne. Kann man machen, ist aber in meinen Augen nur eine sehr so dreimal kopiert eine Idee von Journalismus. Auf immer schlechter werden ein Kopiergerät. Unterirdisch. Nein zur Atomkraft, nein zur Bombe. Ja, 78 Jahre Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki. Menschen leiden bis heute. Nein zur Atomkraft, nein zur Bombe. Wir fordern Atomwaffen verbieten. Nein zur Atomkraft. Ist der Brand aktuell? Nein zur Bombe, sagt der Bund. Heute ist Jahrestag, Mammon. Achso, ja. So, Hiroshima, ja, okay, aber nicht zu irgendwelchen Atomwaffenabschaffungen oder ja, so. Was hat das mit Atomkraft zu tun? Überhaupt ja, nichts. Auch nichts, ne, eigentlich nicht. Naja, die ersten Atomkraftwerke oder viele Atomkraftwerke wurden so gebaut, dass waffenfähiges Material als Müll dabei abfällt. Ist ja auch eine Kritik, die ich sage. Ja, ja. Heutzutage ist das nicht mehr notwendig. Ja. Ich glaube, wir würden lieber heute als morgen alle diese Dinger loswerden. Nur ja, mit der momentanen Balance of Power ist das nun mal einfach illusorisch, weil immer einer eine behalten würde. Und du das nicht kontrollieren kannst. Dann heißt es wieder, irgendwo sind Massenvernichtungswaffen. Ja, das hat aber nichts mit Atomkraft zu tun. Also nein, mit Atomkraft hat das einen Scheißdreck zu tun, natürlich. Und das führt uns wieder zurück zu dem, was wir vorhin gesehen haben, wo sie sich darüber beschwert haben, dass man den Begriff Atom da rausnehmen würde, damit diese Assoziation nicht mehr gegeben ist. Und hier heißt es jetzt, also eben war ja die Lösung auch, dass man das Atom wieder reintut, weil das ja ganz wichtig ist, um den Leuten zu sagen, wie es wirklich ist. Und ja, hier sieht man dann, welche Leute mit so einem Scheiß dann hier irgendwie Stimmung machen. Und das erste Symbol ist ein Kreuz. Und das soll uns jetzt irgendwie illustrieren, dass man mit Atomkraft sowas dann hier hat, eine komplett zerstörte Stadt. Ja, Ja, aber es ist der BUND, Chris. Da erwarte ich auch nichts. Der andere BUND hier sagt, dass hier die Website ist nicht erreichbar. Die Antwort hat zu lange gedauert. Versuche folgendes: Verbindung prüfen. Vielleicht brauchen die Atomkraft, um ihre Server zu bekommen. Du nicht, haben sie das. Nuklearenergie. Deswegen lernen wir hier. Was ist eigentlich, darf man noch Nuklearenergie sagen oder ist das auch falsch? Haben sie gar nicht drüber gesprochen in dem Leitfaden. Hätte ich jetzt gerne noch gewusst. Hm. Atom, wir werden alle sterben. Machen die an einem Internet-Server los? Keine Ahnung. Ist der Bund endlich down? Wir lernen jetzt über Clan-Kriminalität. Ja, und hier hat der Herr Wöllmer noch eine lustige Idee gehabt zum Thema verharmlosende Sprache, ne, was wir gerade auch hatten. Und er sagt, verharmlosende ÖRR-Sprache, Demokratieabgabe, klingt nach einem sanften, natürlichen, demokratiefördernden Beitrag. Tatsächlich sind die Konsequenzen bei Verweigerung der Zahlung aber heftig, in Klammern Gefängnis. Alternativbegriff, Zwangsabgabe. Das sind eigentlich immer die schönsten Sachen auf Twitter, wenn jemand was nachbaut mit Liebe. Ja, also mein Lieblingsbegriff für die Zwangsabgabe lautet aber immer noch anders. Und zwar, es ist die Raubfunkbeute. Das war ja auch mein Streamtitel von uns. Muss ich jetzt eigentlich sagen, ich möchte atomlose Trauben, wenn ich beim Obstmann auf dem... Glaub schon. Das wird aber schwierig. Ja, ist auch falsch, ne? Aber das ist denen ja egal, ob was falsch ist oder nicht. Die nennen es halt irgendwie. Tja, so gesehen müssten wir ja jegliche Waren aus Frankreich boykottieren dann. Weil ist ja mit Atomstrom hergestellt. Und die produzieren Waren in Frankreich? Ich dachte nur Louis de Funès-Filme und so. Ich würde sagen, gern Energie. Gott, wie kommt es, dass wir heute so früh fertig sind mit den Einreichungen? Uff, ich habe jetzt gerade mal bund.de aufgerufen und soll jetzt hier ein neues Zertifikat installieren. Heide Witzke. Okay. Der BUND interessiert auch sich für dich. Das stimmt doch immer nicht. Ne? Keine Ahnung. Bist du sicher, dass du nicht den BND ausgewählt hast? Eigentlich ja. Also, was ist da los bei denen, ey? Vielleicht wegen der Microsoft Cloud, da gab es ja glaube ich auch Probleme. Mit dem geklauten Master. Oder dein Server ist zu alt. Ja. Server ist auch so ein Wort. Server. Das unterstellt doch schon eine Hierarchie. Server. Wie surft der denn? Ich meine den Browser, nicht den Server. Ich brauch's was nicht wissen, das ist nur mein Beruf. Du meinst den Serverbrowser? Ja, ich spule einfach um auf Mundharmonika. Das war's schon wieder. Jo, das ging schnell heute. Bis nächste Woche. Ja, mal gucken. Vielleicht schaffen wir ja wieder einen Freitag. Erinnert euch an Miete pro Kopf und Knickdicht. ThatSafeSpace.net freut sich auch über einen Besuch. Genauso wie der Wald, da müsst ihr hingehen. Da dürft ihr euch nicht gendern lassen. Magazin. Nicht gendern lassen. Ja, und auf keinen Fall gendern lassen. Und fördern, was der Freiheit dient und der Schmetter macht mir schade. Ja. So ist das. Wir sehen uns in einer Woche oder schon früher. Mal gucken. Zur Not hören wir uns nur. Ciao, ciao. Quartal Max ist was. Blank Slate haben wir lange nicht mehr geschildert. Hast recht. Stimmt. Also kauft Blank Slate und lest das auch. Nicht nur hinstellen und angeben vor euren Freunden. Bitte auch lesen. Ich habe ein englisches Buch gelesen, ey. Ja, es gibt auch eine deutsche Übersetzung, die heißt, glaube ich, das unbeschriebene Blatt. Ne? Genau, so ist es. Von Steven Pinker. Dann kaufe ich das mal die Woche. Wir sind auf 120 Zuschauer festgenagelt. Das ist echt krass, ne?